message, which is grace is all. Grace is all. Praise the Lord. Hallelujah. When we want to talk about grace, the Bible is also talking about the Word of God. Wenn wir über die Gnade sprechen, dann redet das Wort Gottes auch, redet die Bibel auch über das Wort Gottes. And it's also talking about faith. Und es spricht auch über den Glauben. You see, grace, the word of God, and faith. Die Gnade, das Wort Gottes und der Glaube. And it's also talking about the truth. Und es spricht auch über die Wahrheit. It's also talking about his love. Und es spricht auch über seine Liebe. Praise the Lord. Hallelujah. Grace is all. Die Gnade ist alles. Praise the Lord. Hallelujah. So once the Bible talks about grace, we have to understand what it's talking about. Sobald die Bibel von der Gnade spricht, sollten wir verstehen, was damit gemeint ist. That is talking about the word of God. Dass es um das Wort Gottes geht. Talking about faith. Um den Glauben. He's talking about the love of God. Und über die Liebe Gottes. He's talking about the truth. Über die Wahrheit. You see, he's talking about the gospel of Christ. Und über das Evangelium. He's talking about faith. Über den Glauben. You see, all this we have to know that we have the grace of God. Das alles sollten wir wissen über die Gnade Gottes. Grace is all we need. Denn die Gnade genügt uns. You see, when anybody receives the grace of God, wer auch immer die Gnade akzeptiert, you see, you now live above the natural. Lebst du über dem Natürlichen. You see, because grace now take control of all situations. Who know that? Denn die Gnade übernimmt sozusagen Kontrolle über jede Situation. You see, takes the control of all situations. Everything, you're going and you're coming in. Es kontrolliert wie du reinkommst und wie du rausgehst. You see everything, even you are eating or you are drinking. Selbst in Essen und Trinken. You see, take the grace of God now control everything. Es kontrolliert einfach alles. Today we will be going into this message of allow grace to prepare your future. Und heute werden wir uns näher damit beschäftigen, was es heißt, wenn die Gnade deiner Zukunft vorbereitet. You see, you have to allow grace to control. You see, to prepare it. Und du solltest auch zulassen, dass diese Gnade einfach deine Zukunft vorbereitet. You see, I want because once he prepared, and you arrive at that very place, then grace take control of everything you do there. Die Gnade bereitet einmal deine Zukunft vor, aber sie leitet dich auch dahin bis zu dem Ziel. Und wird dich dort auch weiter versorgen. You see, now take control, now guide and direct everything you do there. Es just like this ministry, for example. Diese Gnade wird dich einfach dorthin führen. You see, like I'm here today. It is the grace of God. Auch zum Beispiel diese Gemeinde, es ist einfach die Gnade Gottes. You see, that I continue with him is the grace of God. Aber dass ich auch weitermache, ist auch die Gnade. Praise the Lord. Halleluja. You see, the grace prepared me. Diese Gnade hat mich vorbereitet, um überhaupt hier stehen zu können. Help me to continue to be here. Aber es hilft mir auch jede Woche, mich wieder hier hinzustellen. And it provide the messages. Und diese Gnade ist auch das, was diese Predigt überhaupt nicht nur ausmacht, sondern auch was es mir gibt. You see, he brings it out. He reveals it to me. Praise the Lord. The life of grace is the life of faith. Das Leben der Gnade ist aber auch ein Leben des Glaubens. How to prepare for the future? Wie bereitet man sich eigentlich grace auf die Zukunft is to do the job. Das ist die Aufgabe der Gnade. You see, allow grace to do the job. Lass zu, dass die Gnade einfach ihre Arbeit macht. Praise the Lord. If you are the one doing the job, it's so hard. Denn wenn du die Arbeit machst, dann wird es so schwierig sein. You see, allow grace to do the job. Aber wenn du zulässt, dass die Gnade einfach ihre Arbeit macht. You see, wherever you are, any job you are doing, you see, allow grace to do the job. Egal wo du bist, egal in welchem Job du arbeitest, lass zu, dass die Gnade dort vorherrscht. Huh. The job is not for you to do. Denn du bist nicht die Person, die diese Aufgabe eigentlich mit seiner Kraft macht. If you are the one doing the job, you are going to be tired. Denn wenn du aus deiner eigenen Kraft diese Arbeit verbringst, dann wirst du irgendwann sehr schnell müde sein. Und irgendwann wirst du einfach aufgeben. But if you allow him the grace to do the job. Aber wenn du zulässt, dass die Gnade ihre Aufgabe that, I'm not the one doing the job, Father. You are the one doing it. That's grace. Und du auch sagst, ja, es ist nicht meine Kraft, dass ich hier sitze oder dass ich hier stehe und arbeite, sondern es ist deine Kraft, Vater. You know, Paul talked about. He said, if you are walking, you might be walking under somebody, but you don't see that it's somebody you are walking under. You see it, you are walking for the Lord. Anstatt dass du siehst, dass du zum Beispiel für deinen Chef arbeitest, sieh, dass du halt wirklich zuerst für den Herrn arbeitest. You see, Paul talks about. He said, you are to see it and see if you are walking for the Lord. That's how it is. Weil du arbeitest nicht dem physischen Chef sozusagen als erstes, sondern du arbeitest für den Herrn als erstes. And the Lord is walking through you for him. Und der Herr arbeitet durch dich für ihn. For himself. Für ihn alleine. You see? For he is walking through you for himself. Denn er arbeitet durch dich für sich. It is a special life. Und das ist ein besonderes Leben. The life of grace. Das Leben der Gnade. It is a supernatural life. Das ist ein übernatürliches Leben. You see, the life of grace. Das Leben der Gnade. You see, the life he gave us is the life of grace. Denn das Leben, was er uns geschenkt hat, ist die Gnade. The unusual life. Das ungewöhnliche Leben. A life of perfect peace. How many of you know that? Und das Leben eines übernatürlichen und vollkommenen Frieden. You know, a life of perfect peace. Ein vollkommener Friede. In John 14, let us go to John 14. Johannes 14. John 14, 27. Johannes 14, Vers 27. He said, peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Can you see that the life of grace is a perfect peace life? Könnt ihr jetzt sehen, dass dass das Leben der Gnade ein Leben des vollkommenen Friedens ist? You see, a life of perfect peace. That is the life he gave us. It is a life of no worry. Es ist ein Leben, wo man sich keine Sorgen macht. Because he is the one doing the job. Denn er ist derjenige, der die Aufgaben vollbringt. It is a life of no fear. Es ist ein Leben von es ist ein Leben von keiner Angst. You see, what that will not matter whatever is coming. Don't. He said, don't be afraid. Dass egal was passiert und was kommt, dass man keine Angst hat. He said, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Praise the Lord. You see the life he gave us. But are we afraid today? That is the question. Aber die Frage ist, machen wir uns heutzutage immer noch Sorgen? Are we troubled today? Because of one thing or the other. Machen wir uns Sorgen wegen der einen oder anderen? Because of the bills that have just come. Vielleicht sind es Rechnungen. Because of the lies of Satan everywhere. Oder wegen den Lügen des Satans. Because of the persecution everywhere today. Oder vielleicht wegen der Verfolgung. Are people against you in one way or the other. Oder manche Leute feinden dich einfach an. You know, people don't like you. They don't invite you for their birthday party. Dass sie dich nicht einladen oder dass sie vielleicht einfach die Mittagspause auch mit dir nicht verbringen. You see, they will not sit down with you when you are on break. They will wait until you are out of there before they go there. Sie werden abwarten, bis du weg bist, oder sie werden einfach Ausreden suchen. He said, let not your heart be troubled. neither let it be afraid. No matter the sicknesses and diseases. Egal, welche Krankheiten kommen. No matter what Satan will throw at you. Oder was der Teufel auf dich schmeißen will. No matter the pain in your body. Oder die Schmerzen in deinem Körper. Or no matter what you desire that you are believing in for. Oder was du dir auch sehnlichst wünschst. You know when you see some things, you see you don't even want to have it. You love it. That's you just totally touches you. Zum Beispiel, wenn du einfach irgendwo unterwegs bist oder du wünschst dir einfach von Herzen gewisse Sachen. He said, let not your heart be troubled because of those things that you desire. Deshalb sei nicht bestürzt und hab keine Angst wegen diesen Sachen. He said, don't let your heart be troubled because you want to have, I don't know, you see, children or money or whatever it is. Deswegen, wenn du sowas siehst, was du dir eigentlich die ganze Zeit wünschst, dann lass nicht dein Herz irgendwie Angst haben. You see, neither let it be afraid because of the doctor's report. Oder selbst or wenn der Arztbericht kommt. Oder irgendein anderer Bericht. Praise the Lord. Halleluja. Don't be afraid of it. Because he called you a special name. You know, you know how special you are. Denn der Herr hat dich mit einem besonderen Namen gerufen. In 1 Peter 2. Let's go to 1 Peter 2. 1. Petrus 4. He see you special. You are special to him. Praise the Lord. Halleluja. You see yourself special for the Lord. Seht ihr euch besonders vor dem Herrn? He called you special. 1 Peter 2, 9. He said, but you are a chosen generation. 1. Petrus 2, 9. A chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light. 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. You see, the life of grace is a special life. Das Leben der Gnade ist ein besonderes Leben. The life of Christ's grace. Not just a grace, a natural grace. Von der Gnade Christi. You see, in life, you see, say that you are a chosen generation. Denn ihr seid ein auserwähltes Volk. A royal priesthood. Ein königlicher Priester. It means no one is greater than you. Das heißt, es gibt eigentlich keinen mehr, der größer ist. A holy nation. It's not I'm going to be holy, I'm already a holy nation. Er sagt, ihr seid schon heilig. I'm already, you see, he's not prepared to be holy, only try to be holy. Es geht nicht mehr darum, heilig zu sein, denn er hat euch mit dem Blut erkauft, um schon heilig zu sein. You see, a peculiar people, special people, that you should show for the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light. Is that not interesting? Denn ihr seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. We are free from those problems. Wir sind frei von diesem Problem. You see, we don't labor to believe it, you see? Und jetzt arbeitest du nur noch daran zu glauben. You see, believing that you are free from those problems, those sicknesses and diseases. Dass du frei von diesen ganzen Sachen bist. You see that they don't belong to you any longer. Das sieht dir nicht mehr gehört. You have a new body. Dass du einen neuen Körper hast. You see a new spirit, a new soul, a new body. Ein neuen Körper, eine neue Seele und einen neuen Geist. You see, you have to believe it. It's not without believing. Du musst es glauben. You have to know and believe. Du solltest es wissen und glauben. You see, knowledge matters a lot. Because Christ walked through knowledge. Die Weisheit hat sehr viel Gewicht, denn dadurch wirkt Christus. You see, Satan also walked through knowledge. Auch der Teufel wirkt durch die Weisheit. If you believe that some, if you touch somebody, you will be sick. You will be sick. Wenn du zum Beispiel glaubst, dass du etwas anfasst und davon krank wirst, dann wirst du auch häufig davon krank. You know, if people are sick and you have a what do you call it, a cat or whatever it is, and you touch, you want to, you know when they want to touch them, some are afraid and they cannot touch them. It's a knowledge. You see, it's the knowledge they have. You see, they cannot touch them because they said so that they will not be infected. If you believe it, you will be sick. Zum Beispiel viele wissen einfach, dass wenn du jemand anfasst oder wenn du die ganze Zeit mit jemandem unterwegs bist, der eine Erkältung hat, dann wirst du davon auch diese Erkältung auch haben. Das ist auch diese Weisheit der Welt von früher. You know, husband and wife, you see, so your wife can have a cattle, you see, and can cold, you see, the nose is running, there is cough, you see, and you believe that you are going to have it, you see, because your wife has it, you live in the same room, you sleep together, and you believe you are going to have it, you will have it, because that is your knowledge. Zum Beispiel, wenn deine Ehefrau erkältet ist und du als Ehemann im selben Raum schläfst oder auch eng miteinander umschlungen, im Bett oder sonst wo immer, dann weißt du oder glaubst du, dass du davon krank wirst und dann wirst du auch krank, weil du weißt ja, ihr seid so nah beieinander und deswegen wird das so sein. But that should not be the knowledge of a child of God. Aber das ist nicht die Weisheit als Kind Gottes. You see, your husband might have it, but I will not have it. Mein Ehemann hat es vielleicht, aber ich werde es nicht haben. You see, I will not have it because greater is he that is in me than he that is in the world. Praise the Lord. Denn der in mir ist, ist größer als der in der Welt. You see, instead of me to run away, I will not touch him or her so that he will be healed. Anstatt vor dieser Person wegzulaufen, werde ich die Person erst recht anfassen, damit ich sie heilen kann. You know, you have the power of healing in you. Denn du hast die Kraft der Heilung. Praise the Lord. Halleluja. You know when a car, the battery did not work, it's not working. You know that. Sometimes the battery is weak. Zum Beispiel wenn eine Batterie leer ist oder fast leer ist. You see, you want to take another car with a battery, you see, that have, and use it to kick the other one. You see, you are supposed to, you are not to run away. The battery, the good battery will not run away from the bad battery, or the battery that have problem. Instead, with God, you are about to use, you go there and say, who is in me? He's bigger than that whatever problem is here right now. Zum Beispiel, wenn du einem Auto Starthilfe geben willst, dann wird dir eine Batterie, die noch voll ist, nicht auf einmal von der anderen Batterie einfach leer gesaugt, sondern sie wird mit ihrer eigenen Energie, die sie hat, die andere Batterie zumindest zu einem Start verhelfen können. It's iron sharp, not iron. Denn Eisen schafft Eisen. Praise the Lord. Hallelujah. You see, it's not, I don't want to touch you. We no longer kiss. We no longer sleep together. We no longer do, you know, that is the system of this world. Oder dass man zum Beispiel Leute irgendwie in Quarantäne packt, förmlich nach dem Motto, ja, du schläfst jetzt im Schlafzimmer und ich schlafe auf der Couch. Oder dass man sich die ganze Zeit die Hände desinfiziert, weil man einfach so viel Angst davor hat, selber erkältet zu werden. You see, you have to believe that greater is he that is in you. Denn du solltest daran glauben, dass derjenige, der in dir ist, größer ist. You have to believe that you have the power to solve that problem. Und dass du die Kraft hast, dieses Problem zu lösen. Amen. If you don't believe, it will not even work. Denn wenn du nicht glaubst, dann wird es nicht mal funktionieren. Look at verse 7 and 8 of 1 Peter 2. He said, unto you therefore, which believe he is precious. You know, if you believe he is precious. 1. Petrus 2:7. Ihr habt durch euren Glauben erkannt, wie wertvoll er ist. You see, if you believe. Wenn ihr glaubt. If you believe the gospel of Christ. Wenn du dem Evangelium glaubst, dass derjenige, der in dir ist, größer ist, precious. Dann ist er wertvoll. But unto them which be disobedient, the stone which the builder disallowed, the same is made the head of the corner. Für alle aber, die nicht glauben, gilt das Wort, der Stein, den die Bauleute weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. You see, it's not without your belief, please. Es geht um den Glauben. And a stone of stumbling and a rock of offense, even to them which stumble at the word. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It is his will for him to give us the kingdom. Es ist sein Wille, dass er uns das Königreich gibt. It is his desire for us to have it. Sein Wunsch, dass wir es haben. You know in Luke 12:32. Lukas 12:33. He said, "Fear not, little fold." Seid nicht bestürzt, kleine Herde. You see, it is your father's desire to give you the kingdom. Denn es ist der Wunsch des Vaters, euch das Königreich zu geben. There's a question the Lord asked me. Es gab eine Frage. One of the questions. Die der Herr mir gestellt hat. He said, did Joseph prepare for the future? Hat Joseph sich auf die Zukunft vorbereitet? He said, did he prepare for the future? Hat er sich irgendwie vorbereitet? You know what we call preparation today on earth? Was nennen wir denn eigentlich hier in dieser Welt Vorbereitung für die Zukunft? Ich dachte sogar, dass er sich gar nicht vorbereitet hätte. But this morning he said, the Lord told me, said he prepared. Aber Josef hat sich vorbereitet. He said he prepared, but not as this world prepared. Aber nicht so wie diese Welt sich vorbereitet. You know what the world, they are preparing something. Denn wenn sich diese Welt irgendwie vorbereitet. You know they prepare for the future. Und sich für die Zukunft. You see, that's why we cry much about education to our children. We are preparing for the future, their future. Deswegen predigen wir so oft zu allen anderen immer, ja, lern was Anständiges, damit du später was willst. You see, we be useful to yourself. Look for something, look, you see, let's say, you see, don't you see this one, don't you see this one. You see, look for something, your job, learn something that refresh something big more. You see, don't you look at people, read the news or one more. You see, they are going to direct you. It's according to the world system. Willst du so enden wie dein Cousin? Willst du so enden wie die und die Person? Dann, weil wenn nicht, dann lern lieber was Anständiges. Das sind die ganzen Sachen, die man in dieser Welt einfach lernt. Amen. Joseph prepared. Joseph hat sich vorbereitet. But not according to this world system. Aber eben nicht so wie diese Welt. We will go there later, but. Some days ago, I wanted a change. Vor ein paar Tagen wollte ich einen Wechsel haben. And I said to the Lord, give me another job. Und ich habe gebetet, bitte Herr, gib mir doch einfach eine andere Aufgabe. I wanted something else. Ich wollte einfach etwas anderes. But I did not want anything that is not from him. Aber ich wollte auch nicht irgendwas haben, was nicht von ihm ist. Praise the Lord. Halleluja. You see, I wanted something else. But not what is not from him. Aber nicht das, was nicht von ihm ist. I thought of different jobs that I can do, that I will love to do. Ich habe überlegt, welche Aufgaben machen mir denn Spaß. Because sometimes I will see my just am I not wasting time. Weil ich mich manchmal echt frage, so ja, verschwende ich nicht einfach Zeit? You see, am I not wasting time? But I wanted, and then I asked, I told him that, Lord, if it is something that will not disturb the ministry, it's okay. Aber dann dachte ich darüber nach, ja, vielleicht, wenn es irgendetwas ist, was nicht mit der Gemeinde und mit den Aufgaben von der Gemeinde in die Quere kommt. Because I have, Lord, I have learned to walk with my own hands. Denn ich habe es schon immer gemocht, mit meinen Händen irgendwie zu arbeiten. You see, since we came to Europe here, the very month I came here, it was the very month I started working, or the next month. Als wir gerade frisch nach Europa gekommen sind, selbst nach einem Monat war ich schon am Arbeiten. Because, you see, we just believe that it's what you can achieve with your hand is your victory. Denn wir haben immer daran geglaubt, dass das, was deine Hände irgendwie vollbringen können, das ist auch nachher das, was du fest in den Händen haben wirst. In my old life, I hate to receive things from people. Denn in meinem alten Leben, also wo ich noch keine Beziehung mit Christus hatte, habe ich es einfach überhaupt nicht gemacht, von anderen Leuten etwas zu empfangen oder zu nehmen. You see, to receive things from people was just a big problem to me. Das war ein großes Problem für mich. Especially when I need to ask. Vor allem, wenn es darum ging, dass ich jemanden fragen musste. I hated to ask somebody for money. Und ich habe es auch gehasst, irgendjemanden nach Geld zu fragen. Or for any help at all. Oder überhaupt nach Hilfe zu fragen. Because I believe that they will see me as a beggar. Denn ich habe geglaubt, dass sie mich dann irgendwie als Bettler oder irgendwie als Wertlosen sehen. You see, even to ask my mother for something was so difficult for me. Selbst meine eigene Mutter nach etwas zu fragen, das war so schwierig für mich. You see, even children, you see, brother, sister, even my friends or my husband, even to ask. It was difficult for me. Oder selbst meinem Ehemann gegenüber oder meinen Kindern, geschweige denn von Verwandten oder Freunden. Because I don't want to be a liability to anybody. Denn ich wollte niemandem eine Bürde sein. Praise the Lord. Halleluja. I feel shy to ask somebody for anything. Deswegen habe ich mich immer nie getraut, jemanden zu fragen. I did not like it at all. Now coming to the kingdom of God. Aber wenn ich mir das jetzt im Königreich Gottes anschaue. And the Lord want his desire for me is that I depend on him completely. Denn sein Wille ist, dass ich mich einfach voll und ganz auf ihn zurücklehne. You know, for me I could see that I was always seeing that I'm not depending on people. Aber ich habe mir immer so gedacht, ja, aber heißt das nicht eigentlich trotzdem, dass ich mich dann auf Menschen verlasse? Because God is not going to come down himself and give me whatever it is. Denn Gott, because he is going to pass through people. Denn Gott wird nicht selber nochmal irgendwie runterkommen, um mir persönlich jetzt irgendwie etwas zu geben oder nochmal Manna vom Himmel regnen lassen. And I don't want to rely on them. Und ich wollte mich deswegen nie auf sie verlassen. How am I going to depend on God? Wie soll ich mich auf Gott verlassen? Without these people being in the middle. Ohne diese Menschen dazwischen zu sehen. Praise the Lord. Halleluja. And because it was not a battle between the flesh and the spirit. Und es war immer ein Kampf zwischen dem Fleisch und dem Geist. You see, the spirit is depend on God. Denn der Geist will sich auf Christus verlassen. Which is for me is like depending on the people. Aber ich habe es nach dem Äußeren immer gesehen und gesagt, aber das ist das Gleiche, ob ich mich dann auf Personen verlasse. You see, but the flesh is depend on myself, and not on people. Aber das Fleisch ist eigentlich das, wo man immer sagt, ja, ich verlasse mich auf mich selbst. Praise the Lord. Halleluja. And I thought about so many things we can do with this house. Und deswegen habe ich mir auch immer so viel so vorgestellt, was wir alles mit diesem Haus machen können. And get a lot of money from it. Und wie viel wir auch sozusagen die Kuh richtig melken. And then myself going for a natural job to do. Und wenn ich dann noch zusätzlich arbeite. But because for God's sake. Aber wegen Gott. We have to leave all. Habe ich alles hinter mir gelassen. You see, now depending on him alone. Und deswegen verlasse ich mich nur noch auf ihn. Then I told the Lord that very night, I said, Father, tell me what to do. Deswegen habe ich einfach gebetet, so, Herr, ja, was soll ich denn machen? At midnight, he woke me up. Und gegen 12 Uhr nachts bin ich aufgewacht. The Lord said, is it because of money? Ist es wegen dem Geld? That I'm saying all this. Dass ich mir sowas auf einmal. That I am now, you see, I want something else. I said no. Ich habe gesagt nein. He said, do I need something that I don't have? Brauche ich irgendetwas, was ich noch nicht habe? I kept quiet. Und ich war still. Then, when I was going to say something, then I said that because of the people. Und dann war ich erstmal leise und habe dann aber irgendwann gesagt, ja, wegen den Leuten. I said because of the people. Nobody want the message. Denn irgendwie niemand will sich diese Predigt anhören. There don't have many people want the truth, Lord. Und wie viele wollen denn heutzutage über die Wahrheit? You are sending me to preach the truth. Du hast mich hingesandt, damit ich dir dein Wort predige. You see, how many people want the truth? Aber wie viele wollen das überhaupt hören? Wie viele sitzen hier? Nobody want the truth. Niemand heutzutage oder so wenig wollen die Wahrheit hören. You know, that was what I thought. Das ist das, was ich gedacht habe. I said nobody want the truth. Dass niemand die Wahrheit will. You know somebody that is like me. Aber wisst ihr, wer auch so ist wie ich? Elijah. Elias. Can you remember? Can you remember Elijah? He said, I am the only one remaining. Er hat auch gesagt, ja, ich bin nur noch der Einzige. Ich bin der Einzige, der dein Wort noch predigt. Romans 11. Praise the Lord. Halleluja. Romans 11. From 2 to 6. He said, God hath not cast away his people, which he foreknew. What the scripture said of Elijah, how he maketh intercession to God against Israel, saying, Lord, they have killed your prophet, and digged down thine altar, and I am left alone, and they seek my life. But what said the answer of God unto him? I have reserved to myself 7,000 men, who have not bowed the knee to the image of Baal. Praise the Lord. Hallelujah. You see? You know how we think sometimes. Ihr seht, wie wir manchmal einfach denken. How we see things sometimes. Wie wir Sachen sehen. You see, nobody want to listen. Dass niemand die Wahrheit, der Wahrheit nobody zuhört. Want to hear the truth. You know, one is enough for God. Aber eine Person reicht Gott. One, just one is enough. Eine einzige Person you, reicht Gott. You are enough. Du bist genug. Praise the Lord. Hallelujah. You see, you are enough. If it's you alone, that you can have, you can communicate with, it's enough. Selbst wenn es nur du bist, dann reicht es aus. You know Adam. Adam was alone before Eve came. You see, Adam he brought out Eve. You see, Adam war auch am Anfang alleine. He was Eve alone, and God was, you see, was just enjoying the fellowship. Und es hat Gott völlig ausgereicht, mit dieser einen Person eine Beziehung zu führen. You see, I said one is enough. You are enough. Du bist genug. That I can see you to speak to is enough for me. Praise the Lord. You know, until we see multitude, we don't even believe it's working. Aber erst wenn wir mal Sachen von außen sehen, erst wenn wir sehen, dass hier Leute anstehen, dann glauben wir. You know, to see multitude is work. Aber diese Vielzahl von Menschen zu sehen, das bedeutet Arbeit. What you don't see is grace. Aber das, was du nicht siehst, ist die Gnade und der Glaube. Remember, I talked about faith, grace, faith and the word of God. Über Gnade, Glaube und das Wort Gottes. Look at verse 5 and 6. It says, even so then, at this present time also, there is a remnant according to the election of grace. And if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of work, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. Praise the Lord. Hallelujah. You know, until we see with our natural eyes, erst wenn wir mit unseren natürlichen Augen sehen, see, until we do something, we don't even know we are working for the Lord. Dann glauben wir erst daran, dass wir wirklich für den Herrn arbeiten. You know, for you to be even sleeping at all, he'd love it. He'd love to see you sleeping, resting. Dass wir uns ausruhen, dass wir schlafen, das liebt der Herr. Praise the Lord. You see, you know babies. You see, when you're a baby. You know, babies, they don't need to be washing plates or cooking before their mother loves them. They just run about, just playing. And when they are sleeping, the mother will just be looking, hey, look at my daughter, look at my son. You see, that's how he just loves us, no matter whatever we are doing. Zum Beispiel eine Mutter, wenn sie ein neugeborenes Kind hat und sieht, dass das Kind sich einfach ausruht oder vielleicht sogar mit Sachen spielt oder vielleicht auch einfach nur diese Zeit genießt, sie wird nicht zu dem Kind hingehen und Vorwürfe machen nach dem Motto, ja, warum hilfst du mir nicht im Haushalt, du fauler Affe, sondern wird sagen, ja, ich freue mich daran, dass es dir, also dass du da diese Ruhe genießen kannst. You see, that is grace. That das is grace. Die Gnade. You just see your daughter sleeping and you love it. That is grace. Yeah. You know, some until the daughter is working for them. They don't. It's not. It's just so lazy. Aber erst, aber manche sehen halt erst, ja, wenn deine Tochter arbeitet, wenn sie schon mithelfen, oh, sie ist schon so groß, sie kann schon so viel mithelfen. Erst dann fängt diese Anerkennung an. Praise the Lord. Halleluja. It's only when the daughter cannot help, you see, can do something for the mother, for the father, you see, the money is coming, something is coming, you see, that is work. But if it's when we cannot, it cannot even provide. When he cannot even provide, you see, that is grace. And you still love that child, it's grace. Und selbst wenn dieses Kind dir nichts sozusagen geben kann, nichts irgendwie für dich sorgen kann, dann und du trotzdem dieses Kind einfach liebst, das ist Gnade. No, you don't give, but I still love you. Egal, ob du gegeben hast oder nicht, ich liebe dich immer noch. You see, you don't keep anything away from him. Und du wirst nichts verstecken. You see, I say no, because you know, if it is grace, it's not work. If it is work, it's not grace. Weil wenn es die Arbeit ist, ist es keine Gnade. Und wenn es die Gnade ist, dann bedeutet es, dass es keine Arbeit. And we have to know that grace and work, they are connected to everything in our life. Und wir sollten erkennen, dass diese Gnade und diese Arbeit überall in jedem Lebensbereich wieder zu finden sind. You see, whatever we do, whatever decision we take. Egal welche Entscheidung wir treffen. You see, see that grace or work. Entweder geht es darum, dass wir das aus Gnade tun. It's connected. You see that grace or work. Oder aus Arbeit. Praise the Lord. Thank you, Lord. Amen. Then the Lord said to me, "Did I complain?" Habe ich mich beschwert? Did I complain? That they don't listen. Der Herr hat mich dann gefragt, beschwere ich mich jetzt etwa gerade, weil keiner zuhört? You know, if they don't listen to you, they don't listen to me. That's the meaning. Denn wenn sie dir nicht zuhören, wo du das Wort predigst, dann hören sie doch automatisch mir nicht zu. You see, if I'm not the one speaking, show you. Außer du stellst dich dahin und du machst es, du predigst dein eigenes Ding. You see, I said, if you are preaching, your work is coming from you. But if it is from me, I am the one that's supposed to complain. Where did I complain? Und wenn diese Predigt aber wirklich von mir stammt, dann müsste ich mich doch eigentlich beschweren, dass keiner zuhört. I am the one they reject. Denn ich bin derjenige, den sie gerade wieder sagen. They keep on rejecting me. Und mich vernachlässigen. Just like he said to Samuel. You know, he said it to Samuel. In 1 Samuel. Let's quickly see something here. 1 Samuel. Praise the Lord. Hallelujah. First Samuel 8. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia. Die waren Richter in Beersheba, aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinnen aus und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zusammen nach Rama und sie sprachen zu ihm: Sieh, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Du setzte nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten: Gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel zu dem Herrn. Da sprach der Herr zu Samuel: Hör auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Praise the Lord. Hallelujah. And it came to pass, when Samuel was old, that he made his sons judges over Israel. Now the name of his firstborn was Joel, and the name of the second, Abia. They were judges in Beersheba. And his sons walked not in his ways, but turned aside after Lucre, and took bribes and perverted judgment. You see, somebody like Samuel, you see, how as great as he was, Samuel, you see, for his son, for his children, not to follow the ways of God. Samuel war eigentlich so ein großer Prophet, der mit so jungen Jahren zu Gott berufen worden ist, und wenn man sich dann anschaut, dass die Söhne von ihm einfach das Wort Gottes so missbraucht haben. Praise the Lord. Halleluja. You see, you can see how it is. You know, like somebody said, to raise somebody from death is easier than to raise children. Es gab mal jemand, der gesagt hat, es ist einfacher, jemanden von den Toten auferstehen zu lassen, als Kinder zu erziehen. You know, for somebody, when somebody died, you know, to raise that person from death is easier than to even raise children. Because it takes Christ alone. Denn es braucht die Gnade von Christus. It is His grace alone. Es ist seine Gnade. No work can do it. Keine Arbeit, keine Kraft des Menschen kann es irgendwie richtig machen. You see, no work can do it. Work will be tired. Work will fail. Denn entweder wird man müde sein, verzweifelt sein, man will aufgeben. Praise the Lord. Hallelujah. Then let us continue. And then all the elders of Israel gathered themselves together and came to Samuel unto Ramah and said unto him, Behold, thou art old, and my sons walk not in your ways. Now make us a judge to judge us by all the nations. You know, this problem was not coming even from the people, but it's coming from Samuel's children. Und zum Beispiel, dass diese Menschen überhaupt nach einem König geschrien haben, das war nicht einfach so, sondern es war einfach, weil dieses Volk die Söhne von Samuel gesehen hat. You know, today's world, we will say it was not the people's fault. Heutzutage würden wir sagen, ja, die Menschen waren unschuldig. You see, the people, they wanted something good. Sie wollten etwas sozusagen etwas Gutes haben, weil sie gesehen haben, dass das andere eben nicht funktioniert. You know, we always want to point fingers. You see, they are the problem. These people, these your children are problem. Und man will immer mit Fingern auf Sachen zeigen nach dem Motto, ja, du bist das Problem oder deine Kinder sind das Problem. You see, God is not seeing that finger. Aber der Herr sieht nicht. It's between you and him. Denn es geht um diese Angelegenheit zwischen dir und ihm. You see, are you rejecting me or not? Verweigerst du mich gerade damit oder nein? Praise the Lord. Halleluja. It is what he did. You see, it is all between you and him, you and the Lord. You see, it's not because they made me to do it. They can do anything. Es geht nicht darum, eine neue Ausrede zu finden nach dem Motto, ja, diese Person hat mich so provoziert oder nur wegen der Person bin ich gerade so ausgetickt. It is more between you and God than between you and them. Sondern es geht mehr darum, dass es eine Sache zwischen dir und dem Herrn ist. And the world today will not blame these people. Aber heutzutage würden die Menschen deswegen diese Menschen auch nicht irgendwie kritisieren oder sie haben sich einfach nur das gesucht, was in ihren Augen richtig war. That is not what people will say. Aber it's what God will say. Es geht nicht darum, was Menschen sagen, sondern was Gott sagt. If you are not doing whatever, why? Wenn du zum Beispiel nichts tust, warum? And if you are going to do it, why? Warum? Und wenn du etwas tun willst, warum? The only reason God sees is His own reason. Who knows that? Das Motiv sollte immer von Gott sein. The reason, you see, it's not the reason. You see, so pointy figure, that will make me do it. That will make me do it. Here, the pastor, the, you know, you see, let it be God alone. That's what he's saying here. Zum Beispiel, du solltest, der Motiv sollte einfach wirklich von Christus sein. Nicht, ja, weil die Menschen mich dazu gebracht haben, mein, weil meine Frau oder mein Mann das so gewollt hat oder meine Eltern oder wer auch immer. Look at your motive in verse 5. I said unto him, behold, thou art old. You see, you are old. The motive, you are old. Schau dir ihr Motiv an. Einmal, du bist zu alt, um den Job noch vernünftig zu machen. You know, these people depend on people. Denn dieses Volk hat sich so sehr an Samuel geklammert. You see, they are, they are depending on Samuel. They don't know that there is no Samuel, it's God himself. Aber sie haben nicht mehr verstanden, dass es nicht um Samuel ging, sondern um Gott. You see, they did not know that it was not about Samuel, it's about God. Samuel was just a messenger, just as I'm here today. It's not about me, it's about God. Praise the Lord. Halleluja. Samuel war auch einfach nur ein Bote von Gott. Am I provoke you? Aber am I offend you? Werde ich dich deswegen jetzt provozieren? You see, am I offend you? You see, but you, if you don't see more than where I am and see God and not see me, you will fall. Vielleicht werde ich dich provozieren. Ja, es kann sein, aber wenn du nicht Jesus Christus als erstes siehst, dann wirst du deswegen sogar weglaufen. Praise the Lord. Halleluja. He said you are old. You know, they have excuses. And people will, the world will think about it and say it's true when he died. Heutzutage wird man vielleicht sogar das nachvollziehen können, sagen, ja, es stimmt, er war alt, er wird bald sterben, seine Söhne waren eh nicht von Gott. The children, you see, walk not in your ways, in the ways of the Lord. Now make us a king to judge us like all the nations. Und deswegen haben wir uns einfach zusammengesetzt, ein paar Gedanken gemacht und sind zu dem Entschluss gekommen, einen König haben zu wollen. Aber Samuel war damit nicht einverstanden. Und manchmal ist es halt einfach so, dass wenn Menschen dir etwas antun, dass man es direkt auf sich selbst bezieht. You see, it happened to me so many times. I don't like it, but it's more than me. Ich habe so oft ist das schon passiert und ich beziehe es immer direkt auf mich. When they said, give us a king to judge us, and Samuel prayed unto the Lord, because it's all about God. Aber es geht nur um Jesus Christus. He sent Samuel, just as he sent me. I'm just here, just. He needs someone, he's looking for somebody to flow through. Er benutzt einfach mich genauso wie er Samuel benutzt hat. Er benutzt. Praise the Lord. And the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people, in all that they say unto thee, for they have not rejected you, but they have rejected me, that I should not reign over them. Praise the Lord. Hallelujah. You see that. If people can understand here, this very place, before you do anything, you will think twice. Weil wenn du diese Stelle dir wirklich durch den Kopf gehen lässt und das verstehst, dann wirst du beim nächsten Mal zweimal darüber nachdenken, ob du jetzt wieder eine Ausrede erfinden willst oder ob du wirklich dich auf den Herrn fokussierst. Your focus was on Samuel. Aber ihr Fokus war einfach auf den Menschen, auf Samuel. Und nicht auf Gott, da wo es eigentlich hingehört. You know what? Where your focus is going to disappoint you if it's not Christ. Und da wo dein Fokus ist, das wird dich enttäuschen, wenn es nicht Christus ist. You see, it's a matter of time. It's going to disappoint you, and you will think that God has disappointed you. Über kurz oder lang wird es eben dich nicht mehr zufriedenstellen. Wenn du dann deinen Fokus nicht hast, dann wirst du denken, ja, Gott, was soll ich damit jetzt? You know, so many times our focus is on the wrong things. Und so oft ist unser Fokus auf diesen falschen Dingen. And later we are disappointed. Und später sind wir dann sogar enttäuscht. And we will say, God, where is this disappointment coming from? Und du fragst dich sogar, ja, woher kommt denn diese ganze Enttäuschung? It's not coming from God. Aber es kommt nicht von Gott. It's coming from flesh. Sondern vom Fleisch. It's coming from what you depend on. Weil du dich darauf einfach verlassen hast. No disappointment ever come from God. Denn Enttäuschung kommt nicht von Gott. Praise the Lord. Halleluja. You know, Mercy, the other time, she told us about how she sent message to somebody. Zum Beispiel, Mercy hatte ja das Zeugnis gegeben, dass sie jemandem geschrieben hatte. And this person rejected it. Und die Person hat das verweigert. But we are to see it that it's not you that is that here, that whoever rejected. Aber du solltest es halt so sehen, dass diese Person nicht deine Worte verweigert hat, sondern wenn du der Person das Wort Gottes gegeben hast, dann verweigert die Person einfach gerade Christus. You see, we have to see it that way. This will be until you see it that way. The pain is always so heavy. Weil wenn du es so nicht sehen wirst, dann wird dieser Schmerz immer so groß sein. No, we still have pain when they don't see it that way. We still, there's still going to be pain because of the love we have for them. We know the end of rebellious children. Es geht nicht darum zu sagen, so du wirst niemals mehr Schmerzen fühlen oder nicht mehr diese Ablehnung irgendwie als negativ empfinden. Das ist normal. Du wirst alleine für die Liebe, die du hast, die wird das sozusagen auch zum Ausdruck bringen und wird und du wirst verletzt sein. Aber es sollte nicht dein Fokus sein. But it should not be that you are not living there. You don't to get out is so difficult. Dass du zum Beispiel die ganze Zeit daran hängst, dass du sagst, ja, ich habe für die Person so viel getan oder ich war so sehr mit dieser Person verbunden, dass du warst mit der Person verbunden, aber warst du mit Christus verbunden? You see, our flesh, you see, number one, you have said it, two things that we feel pain. There are two things that give us pain in it. Es gibt zwei Gründe, warum wir diesen Schmerz oder diese Verletzung empfinden. Number one is we love them so much. We know what it is, the end of rebellious children. How they are going to, how Satan is going to destroy them. Ja, wir wissen, so there is pain. Wir wissen einmal, dass wir empfinden so etwas wie Mitleid, weil wir einfach diese Menschen lieben und wir wissen, dass das Ende von dieser Sünde, von der Ablehnung, einfach der Tod ist. Then number two, our flesh still working. Und weil natürlich weil unser Fleisch noch arbeitet. You see, our flesh, you see, it did not respect me. It disappoint me. You know, it talked to me anyhow. How he walked out on me. Und du wirst halt darüber nachdenken, wie die Person sozusagen zu dir gesprochen hat, wie sie sich verhalten hat. 1 Samuel 16, please. 1. Samuel 16. Look at 16, verse 1. Just verse 1 of chapter. Nur Vers 1. He said, and the Lord said unto Samuel, how long wilt thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Praise the Lord. Hallelujah. He said, how long? You know, sometimes we mourn too much. Wie lange willst du noch trauern? Manchmal trauern wir um Sachen, die eigentlich schon längst abgeschlossen sind. You see, there is pain because of the love we have for them. Aber es kann auch sein, dass du einfach diesen Schmerz verspürst wegen der Liebe zu ihm. You see, Paul here, Samuel here was having pain. Was mourning. Und Samuel hatte einfach diesen Schmerz. You see, the reason, you see, that you know, can be here or there. Which of the two? Aber der Grund kann ein Vielfaches sein. Is it because of the flesh? Es ist wegen dem Fleisch. You see, God said, he said, you are not, you see, what are you still doing there? Since you know that I have rejected him. If I have rejected him, you are to reject him also. Wenn der Herr dich schon fragt, wie lange willst du denn noch trauern, weil ich diese Person einfach verweigert habe, dann was hast du da noch zu suchen? You know, so many times somebody the Lord rejected. You see, we always we don't reject them, we accept them. We just, you know, we still want to. You see, he said that was exactly what Samuel was doing. What are you still doing there? Und so oft laufen wir aber dieser Person einfach noch hinterher, wollen irgendeine Beziehung mit dieser Person führen, wo der Herr schon längst gesagt hat, dass das nicht da. Geh da raus. And he said, and go, and I will send thee to Jesse, the Bethlehem Hamite, for I have provided me a king among his sons. Praise the Lord. Hallelujah. You see, the Lord doesn't want us to be there. Der Herr will nicht, dass wir where he doesn't want us to be. Wo wir nicht sein sollten. You see, where we might even love to be. Wo wir vielleicht sogar gerne hin würden. You see, places we might want to be. Wo wir eigentlich so oft oder so gerne schon hin würden. Oder mit den Leuten zu feiern. That you know, that they are not completely for Christ. Aber du weißt, dass die eigentlich nicht so ganz für Christus you sind. See, they reject him all the time. Weil sie ihn permanent verweigern. Praise the Lord. Halleluja. Then we don't want to leave them. Aber wir wollen sie eigentlich, also wir wollen sie nicht loslassen. We always want to be there for them. Wir wollen immer für sie da sein. Amen. Amen. Let us listen to the Lord. Lass uns dem Herrn wirklich allow him to direct our life. Und lass zu, dass er dein Leben führt. Hate what he hates and love what he loves. Hasse das, was er hasst, und liebe das, was er liebt. You know the book of Kings, if you can still remember. You see, Jehoshaphat. You see, he loved, he wanted, he joined it. He joined somebody that is God hater, that hate the prophet of God. Und so oft wollen wir uns mit Leuten verbünden, die Gott einfach hassen, so wie zum Beispiel in Könige, wo König Jehoshaphat sich mit dem König von Syrien verbünden wollte. You see, the Syrian king, you see, he said he hates a prophet, a man, the only, it was just one prophet that could, that the Lord speak the truth to, and he hated that prophet, and Jehoshaphat was still with him, still staying with him. Und dieser Mann war einfach, hat sich einfach so gerne Leute als Propheten genommen, die ihm einfach nach dem Mund reden, die ihm seine Ohren kitzeln. Und es gab nur einen einzigen Propheten, der wirklich das Wort gepredigt hat. Und selbst dann, als er dieses Wort gepredigt hat, hat Jehoshaphat nicht die Seite von Gott eingeschlagen, sondern war immer noch da an diesem Ort. You know, people can listen to the lies that people are going to tell them, or you see, I say they hate me for one reason or the other. You see, then you just follow them. It's not about it. You are not going to give account to them. You are going to give account to God. Aber die Sache ist, du wirst nicht Gott, du wirst nicht Menschen gegenüber deiner Rechtfertigung ablegen, sondern vor Gott. Praise the Lord. Halleluja. Now he asked me, the Lord. Dann hat der Herr mich gefragt. Did Joseph prepare for the future? Hat sich Joseph für die Zukunft vorbereitet? I thought it was no. Ich dachte eigentlich nicht, aber dann hat der Herr mir offenbart oder gesagt, dass es doch so war. Then he said, but not how the world prepared for their future. Aber nicht so, wie die Welt sich vorbereitet. In Genesis 39, let us go to Genesis 39. Genesis 39, 1. Mose 39. Genesis 39. What year? We are going to spend time here. Genesis 39, Genesis 40 and Genesis 41. 1. Mose Kapitel 39 bis 41 werden jetzt ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Please just follow it because we will not be reading in Dutch because they are many. Praise the Lord. Hallelujah. And Joseph was brought down to Egypt and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, the Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. You see, here a slave was bought. Und hier wurde ein Sklave gekauft. And this slave was from, he said, this slave was a man of God. Und dieser Sklave war ein Mann Gottes. You see, a man from God, from the Most High God. It's not a natural slave. It's not just anybody. Das war nicht irgendjemand, sondern wirklich, somebody that have relationship with God. Sondern jemand, der eine Beziehung mit Gott hat. You know, when they employ you, they think the employer or the employer is as if you are like the others that they employ to. Zum Beispiel bei dem Arbeitgeber wird es vielleicht so sein. Er sieht dein Foto, er sagt ja vielleicht hübsches Gesicht. Oder Lebenslauf sieht auch ganz gut aus, aber sie wissen eigentlich nicht, dass es geht nicht um dein Aussehen, es geht nicht um deine Talente, sondern es geht um Jesus Christus. You know, when this man bought this slave, he thought he was just a natural person. Und als Potiphar einfach diesen Sklaven gekauft hat, dachte er, ja, es ist ein gewöhnlicher Sklave wie jeder andere. Not knowing that it's more than natural. Aber er wusste nicht, dass es mehr als natürlich so, ist. So, when you walk in different places, you know, when you go out, when you are in a store buying something, they think you are buying the same thing that they are buying. They think you are just like that. You are different. Und so oft, wenn du zum Beispiel irgendwo hingehst, glauben auch viele, dass du einfach bist wie jeder andere. Then in verse 2, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Your pleasure. And he was in the house of his master, the Egyptian. The Bible still called that man his master. Und trotzdem sagt die Bibel, dass Potiphar sein Herr war. Verse 3. And his master saw that the Lord was with him. You know, they are to see it. Und Potiphar hat aber auch bald oder schnell gemerkt, dass diese Aufgaben, die Josef alle ausgeübt hat, die sind ihm gelungen. In your place of work, they know you. They know that you are different. Und you know that. In deinem Arbeitsplatz sollte man auch erkennen, dass du anders bist. Und zwar positiv anders. Nicht, weil du permanent zu spät kommst und weil du irgendwelche Sachen klaust. They know, you see, they know that you are, they know that you are somebody special. Sie sollten Sie sollten erkennen, dass du von Jesus Christus bist. They know that you are different because you know they know who they are. Und sie wissen alleine schon, dass sie anders sind. And they know who are like them. Weil sie die Leute kennen, wie sie sind. You better be different from them. Und deswegen solltest du auch anders sein. You see what you speak with them, the answer you give them. Who understand? Zum Beispiel, wenn du dich mit ihnen unterhältst. You know, it's not about you coming. It's not even about you coming late. Es geht noch nicht mal so sehr darum, ob du zu spät kommst. Are you eating or drinking there? But it's you're respecting one another. It's about what come out from you. Aber das, was nachher auch den Unterschied machen wird, ist zum Beispiel, wie du arbeitest, wie du sprichst. Your words, especially. They can see the difference between your reply and other reply. Sie werden den Unterschied erkennen zwischen deiner Antwort und der Antwort von ihnen. And that's why God's children, we are to learn to speak like God. That's who we are. Deswegen sollten wir auch so sprechen, wie Gott es von uns möchte. You see, we are to learn to speak like our Father. Und wir sollten so sprechen wie unser Vater. We have to learn to speak just as we are. That's Christ in us. You speak, you see, anytime they ask you a question, anytime you are going to contribute anything, speak the word of God, speak the truth. Und zum Beispiel, wenn du irgendwas gefragt wirst, dass du wirklich mit dem Wort Gottes antwortest. You see, connect the word of God to it. Dass du das Wort Gottes mit einbindest. Just like Papa said, he said something of some days ago, how he connected the word of God to it. Very interesting. Praise the Lord. Hallelujah. Mm. You know, the words that we speak, people can see the difference. Die Worte, die wir sprechen, werden nachher den Unterschied machen. And God's word makes the difference between you and them. Sein Wort wird einfach den Unterschied zwischen dir und ihnen machen. We have to know that the word of God is so important. Wir sollten uns wirklich bewusst werden, dass das Wort Gottes einfach so kraftvoll ist. You see, if I'm talking about the word of God, I'm talking about the word that comes from you. Und wenn ich über das Wort Gottes spreche, dann rede ich in diesem Fall wirklich von dir, der das Wort Gottes spricht. You see, whatever is coming from you, let it. Look at it that just don't see it coming from the natural, but the supernatural. From God Himself. Und zum Beispiel, du solltest dir auch wirklich bewusst sein, dass das, was du dann sprichst, nicht einfach von deinen Gedanken kommt, sondern das Wort Gottes ist, was schärfer als ein zweischneidiges Schwert ist. You know, Satan, listen to what is coming from you. Do you know that? Auch selbst der Teufel wird, wird sich angucken, was aus deinem Mund kommt. He listen to it. Because he have experienced it with God. Denn Satan experienced it with God. Er hat das schon bei Gott erfahren. You know when he experienced it. You know when God created the earth, the world. Wisst ihr, als Gott die Erde erschaffen hat. And when he spoke the world, that's how everything came. Und als Gott die Erde erschaffen hat durch sein Wort. You see, just speaking, then it's done. And when Adam and Eve, when they fell. Und als Adam und Eva gefallen sind. You see, when Satan came to Eve through the serpent, he forgot that God can still speak. Als nämlich der Teufel Eva verführt hatte, hat er vergessen, dass Gott ja immer noch in Kontrolle ist, immer noch sprechen kann. That he can still speak. Through the word, everything was made. Denn durch das Wort Gottes wurde alles erschaffen. And through the word, Jesus came. You know that. Und durch das Wort ist auch Jesus gekommen. He thought he had finished. He knew it was over with. I've done it. I've won. He thought he did not know that God can still speak. He did not even remember that he can speak anything, whatever he wants to speak, and if we exist. Praise the Lord. Hallelujah. You know, today we don't depend on things. We depend on that word, the word of God. Deswegen verlassen wir uns heutzutage auch nicht auf Dinge, sondern auf sein Wort. We depend on the word of God. And that's where anything can go, but the word of God, bring it back. What even better happens to us? Deswegen, alles kann weggehen, aber das Wort Gottes bleibt. You see, things can go. You see, that's why we don't pursue things. We are after the word of God, the truth, the gospel of Christ. Deswegen, von mir aus können so viele Dinge einfach weggehen, weil ich weiß, dass der Herr in Kontrolle ist und mir andere Sachen, bessere Sachen, die er für richtig hält, bringt. Praise the Lord. Verse 4. And Joseph found grace in his sight. You see, there's grace here also. Joseph found grace in the sight of his master. Es gab eine Begünstigung, es gab eine Gnade in den Augen des Herrn, also des Sklaventreibers. And this grace, you see, this grace is not coming from the master, but coming from God. Aber diese Gnade ist nicht von dem Herrn, also von dem Meister gekommen, sondern von Jesus Christus. And this grace is also to come from us, to come through us to others, to people. Deswegen sollte diese Gnade auch zu anderen hingehen. You see, it's because we are to the grace of God is not to just remain in us alone. It's to flow in, it's to be in us and flow through us to others. Deswegen, es geht nicht nur darum, um deine Beziehung zwischen dir und Gott, sondern auch wie diese Beziehung zwischen dir und Gott sich auf andere auswirkt. If you, it's like when in Romans 12, he talks about. Put something here. Let us go to Romans 12 and see something. Look at Romans 12, please. Praise the Lord. Romans 12. From about to help us to read 18 to the end. Or 17 to the end. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt? dass es möglichst so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, meine ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinen Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Praise the Lord. Halleluja. Let me retract from 16. He said, be of the same mind, one toward another. Mind not hating, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own concepts. Some that see themselves so intelligent without Christ. Manche sehen sich halt so intelligent ohne Christus. The whole world, you know, especially in Europe, they see themselves so intelligent. Und vor allem gerade in Europa sehen sich so viele Menschen als intelligent an. Like my husband said to him, that he said to somebody that there is something that they are looking for everywhere today. That the whole America, Europe, they are looking for the same thing, but they cannot find it. The sea, but they cannot find it. And you see, people will think that they know everything, but you don't know anything. Zum Beispiel gerade in der westlichen Welt ist es einfach so, dass so viele Leute einfach glauben, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefuttert haben und schon alles wissen. Aber im Endeffekt, wenn du dir anguckst, wie viele Sachen eben noch nicht erforscht sind, wie viele Sachen eben noch nicht erkannt sind, egal ob es über die Tiefen des Meeres sind, selbst oder ob es darum geht, wie ein Kind entsteht, was Ärzte immer noch nicht voll und ganz verstehen. He said, be not wise in your own eyes. Deswegen sei nicht weise in deinen eigenen Augen. You see, don't be wise without Christ. Sei nicht weise ohne Christus. Don't say you are wise without Christ. Praise the Lord. Don't say you are wise without Christ. Deswegen sag nicht, dass du weise bist ohne Christus. He is our wisdom. Denn ist unsere Weisheit. He is our knowledge. He is our everything. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17. He said, recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. If it be possible, as much as live in you, live peaceably with all men. But is it peaceful? Is it possible to live peaceably with all men? So we hate you. Die Sache ist, Paulus sagt, dass wenn es an dir liegt, dann lebe friedvoll mit den Menschen. Wenn es an dir liegt, es wird nicht möglich sein, mit allen Menschen in Frieden zu leben, aber sobald es an dir liegt. You know, God's children, we want everybody to say they are good. Aber die Kinder Gottes verdrehen diesen Vers und sagen, ja, das heißt, ich möchte mit jedem gutgestellt sein. I want them, all of them, to praise me. Damit alle mich loben, alle mich als gut ansehen. People cannot even speak the truth any longer. Und deswegen können sie das Wort Gottes nicht mal mehr vernünftig predigen. You see, that because the truth will provoke them. So, weil, live peaceably with people. Deswegen, weil das Wort Gottes ja eben auch vielen ein Anstoß sein wird, ist schwierig. He said, if it be possible, as much as lived in you. You see, in you are not in them. Weil dieser Vers sagt nicht, ja, du sollst friedvoll mit allen Menschen leben, sondern solange es von dir abhängig ist, sollst du diesen Versuch unternehmen. Let it be the peace in you that is working, and not the peace in them. You see that they have peace with you. Then who understand? Praise the Lord. Hallelujah. Then dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, said the Lord. He said he will pay, and not you pay. Der Herr wird bezahlen. Der Herr wird auch sich rächen und nicht du. I cannot pay anything. Denn ich, was habe ich denn schon zu bezahlen? Praise the Lord. Halleluja. Hmm. 15 says, therefore, if your enemy hunger, feed him. If he hunger, feed him. If he thirsts, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. You see, he talks about coals of fire here on his head. Es geht um die feurigen Kohlen auf sein Haupt. Do you know what heap coals of fire on their head? Was ist das denn eigentlich? The truth. Die Wahrheit. If you preach the truth, you have fed them so much. You know that. I don't know. Wenn du die Wahrheit predigst, wird das viele so angreifen. You know, let me use mercy, bring mercy in again. You know, mercy says she draws something to somebody, and that person remove it. You see, the truth is so bitter for them. Zum Beispiel so oft. It's like fire on them. Zum Beispiel Mercy hatte ja mit jemandem geschrieben und diese Person hat dann einfach, weil sie die Wahrheit geschrieben hat oder gepredigt hat, einfach diesen Kommentar gelöscht. Praise the Lord. Therefore, if your enemy hunger, feed him. The feeding is not about water, it's not about food, it's not about natural food. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Das ist nicht nur das natürliche Essen. You see, people think that it's just let me feed people. Aber Leute missverstehen das einfach und sagen, ja, es geht darum, dass ich andere Menschen irgendwie satt mache. You see, it is the truth that you preach to them. It's what brings them out of that bondage. It's what is the coal of fire that you put on them. Aber die Wahrheit ist das, was wie feurige Kohlen auf ihrem Herzen sein werden. The truth, the grace that you preach to them, the word of grace, Wort der Gnade, the message of grace that you preach, is what it is, the food and the drink that you give them, not the natural food, not the natural drink. How many of you understand? Das ist das Essen, was du ihnen gibst, und nicht das Natürliche. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why, you know, when they follow those that give them the natural food, but they hate those that give them the truth. Deswegen, sie laufen immer denen hinterher, die ihnen das natürliche Essen geben können, aber nicht das geistliche. You see, those that give them the natural food, they follow them. And but those that give them the gospel, the true gospel of Christ, aber wenn jemand ihnen das richtige Evangelium gibt, die volle Nahrung, dann ticken sie auf einmal aus. Because it's what made the difference. Denn es geht um den Unterschied. His word can convince them to come into the kingdom of God. And his word defeats Satan. Natural food cannot defeat Satan. Do you know that? Denn das natürliche Satan. Das natürliche Essen, was bewirkt das? Bewirkt für den Körper. Aber das geistliche Essen bewirkt für den Geist. Und das ist auch das, wo vor jeder Dämon, jeder Teufel flieht. You see, what can bring them into the kingdom is not the natural food, the bread and butter. Und das ist das, was sie auch in das Königreich Gottes bringen wird, nicht Brot und Butter. You see, that people fight for to give to people today. Wofür Menschen häufig mittlerweile so oft kämpfen. Then he said in verse 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. You know, if you are quiet, you are overcoming evil with evil. If you refuse to preach the truth. Wenn du still bist, wenn du leise bist, dann bekämpfst du nämlich das Böse mit dem Bösen. You know, they are going to be against you, go against you. That's evil. Dass sie sich gegen dich stellen, das ist Böse. And you will not speak the truth to them. That is evil against evil. Und dass du dann nicht die Wahrheit predigst, das ist bösartig. Praise the Lord. Halleluja. You know, he said, don't overcome evil with evil. Deswegen, du sollst das Böse nicht mit dem Bösen übernehmen. You know, they are going to fight you when you speak the truth. Weil du weißt, dass sie werden dich angreifen, wenn du die Wahrheit sprichst. You see, and it is evil. They are fighting you. They are going against you because you preach the gospel of Christ. Und das ist bösartig, really? Dass sie das machen, dass sie gegen das Wort Gottes ankämpfen wollen. You preach the message of grace to them. And for you not to not, that they are not able to prevent you from speaking the message of grace to them. It's evil. You are paying evil with evil. Und wenn du dann aufhörst, das Wort zu predigen, dann bekämpfst du das Böse mit dem Bösen. Praise the Lord. Let us go to verse 5 of Genesis 39, Vers 5. And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. praise the Lord. Hallelujah. You see, whoever employ you, employ God. Wer auch immer dich anstellt, der stellt Jesus Christus sozusagen an. But I don't want to even say it today. It's good to say it. If you employ me, you are employing Christ. Wenn du die Gelegenheit hast und es sagen kannst, dann sag das auch ruhig. You see, be sure of who you are. Sei dir gewiss, wer du bist. Be proud of Jesus. Dass du stolz bist auf Christus. Some people run away from you. Manche werden sogar vor dir weglaufen. Because it was that we will know you for that. Without we know that that place was not even the right place for you. Und dann weißt du auch, dass dieser Ort gar nicht überhaupt für dich gedacht war. But so we say because of this Jesus that we just be, I want to know him more. Und manche werden sogar sagen, ja, weil du das gerade gesagt hast, deswegen will ich dich näher kennenlernen. He said, and the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Whoever, if you have Jesus, the blessing follows you every year. Denn wenn du Jesus Christus hast, wird der Segen von Christus dir auch überall hin folgen. What the Lord wants for us is that we are aware of it. Be aware of it. Dass wir, der Herr will, dass wir uns dessen bewusst sind. That you are blessed in your going out and you are blessed in your coming in. Dass wir gesegnet sind im nach Hause kommen und wieder rausgehen. And so many times we forget we are blessed in our going out and our blessed in our coming in. Aber so oft vergessen wir das, dass wir schon gesegnet sind. Why? Because we have problem come. Weil Probleme einfach kommen. You see, and if you want to learn that anytime anything is coming, you see, the first thing that comes to you is that I'm blessed going out, I'm blessed coming in. Aber das Erste, was dir bewusst sein sollte, ist, dass du gesegnet bist. Praise the Lord. Reinkommen und rausgehen. Verse 6. And he left all that he had in Joseph's hand, and knew not of he had, save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person and well favored. Praise the Lord. Hallelujah. Because of the grace of God in Joseph's life. Because of the grace of God in Joseph's life, you see. Wegen der Gnade von Gott in Josefs Leben. You see, and you can see that that grace, the master could see it. Und der Meister konnte es sehen. And because of the grace now make he makes the grace in Joseph that made Joseph to be the head and not the tail. Und wegen der Gnade von Josef. Von Josefs Leben wurde er sozusagen befördert, wurde er zum Haupt und nicht mehr zum Ende. You see, and that he was. Look at it again. Look at this place again. In verse 4. In Vers 4. And Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house. You see, he made him the head in his whole house. Weil Potiphar gesehen hat, dass er so begünstigt ist, hat er ihn als sozusagen Vorsteher für sein ganzes Haus gemacht. You see, grace make, because of the grace, Joseph, with me, grace now make Joseph the head there. Denn die Gnade hat Joseph dazu verholfen und nichts anderes. But that place was not the real place the Lord wanted him to be. Aber das war nicht der richtige oder nicht der sozusagen der Ort, wo Joseph eigentlich. He was still a slave there. No, he was the head. Er war immer noch ein Sklave, obwohl er das Haupt war. Praise the Lord. Hallelujah. You see, Joseph was still a slave, though he was the head there. Obwohl Joseph sozusagen das Haupt war, war er immer noch ein Sklave. You see, God wants, what he wanted for him was something better. Aber der Herr wollte etwas Größeres für you ihn. You see, greater than being there, though it's good. But for us today, we want to remain there. Aber so oft. At least it's better than others. Wollen wir an so vielen Orten einfach stehen bleiben? You know, if one job is going, and we are going to another. You know, when they don't give us sack letter today, we are so sad. Und häufig ist es so, wenn wir zum Beispiel irgendwo gekündigt werden, dass wir so traurig sind. We are so sad, and you see, Sylvia. Well, some are crying, some are regretting. What have I done? What have, you know, here that Joseph was, though he was, he made him the head. You see, the head, personal servant. You see, but he was still a servant. He was still a servant. So oft wollen wir halt dort eigentlich bleiben, in so einer Zwischenstation. Denn Josef war einfach, natürlich, er war begünstigt, aber er war halt dort immer noch ein Sklave. Und so oft wollen wir immer noch ein Sklave sozusagen bleiben. You see, half buff buff is better than no buff buff at all. Praise the Lord. Halleluja. You see, half is better than, you see, better than God's desire. Man sagt immer so, ja, es ist besser als nichts. You see, there is all desire. Aber es geht um he's greater than that half puff puff. Den Willen Gottes. Praise the Lord. You see, and the Lord, you see, and you know, this master now became, Joseph became the master of this master. Und später wurde Josef sogar der Herr von diesem Meister. For us, we will want to remain under this master forever. Aber so wollen wir unter einem Herrn sozusagen immer bleiben. You see, we want to remain under the master, the young master. You see, the master, we want to be there. You see, but God's plan is that you are the head of this master and not that master your head. Aber so oft will der Herr, dass wir halt nicht unter diesem einen Menschen oder unter diesem einen Chef bleiben, sondern dass wir sogar später irgendwann der Chef von diesem Chef werden. You see, and that is why, you know, when whatever comes, he says rejoice. Und deswegen, egal was kommt, du sollst dich freuen. Even when they drive you from that job, rejoice. Und egal, ob sie dich sozusagen von diesem Job wegkündigen. Praise the Lord. The Egyptian, we see, we are to know what the Lord is talking about here. Understand it, please. Deswegen sollte uns bewusst sein, was hier der Herr von uns möchte. Praise the Lord. Halleluja. He wants us to be the head and not the tail. Denn er möchte, dass wir das Haupt und nicht das Ende sind. Because of the system of this world. Aber wegen dem System dieser Because Welt. Of the, there is opposition in this world. Und weil es immer noch Widerstand in dieser and Welt because gibt. Of our renewed mind. Und wegen unseren unerneuerten and sometimes we have to pass through problems to have it. Dass wir manchmal together. Sogar zu, durch Probleme dahin kommen. There is opposition, Satan will fight you. Und es wird Widerstand geben. And you are sometimes making mistake here and there. Und dass du sogar Fehler machst. You see, he can bring you to a position that is not the will of God. Führt dich vielleicht sogar in eine Situation oder Lage, die eigentlich nicht von Gott war. And you can see that here Joseph, you see, Joseph was there, but he did nothing wrong. Und he did not do anything wrong. Zum Beispiel Joseph, was hat er denn eigentlich getan? Er hat nichts Falsches getan. He did nothing wrong. It was just Satan that was just fighting. Es war einfach nur dieser Widerstand vom Teufel. Praise the Lord. Halleluja. Verse 7. And it came to pass after this thing that the master's wife cast her eyes upon Joseph. And she said, lie with me. But he refused and said unto his master's wife, behold, my master wotteth not what is with me in the house. And he had committed all that he had to my hands. There is no greater in this house than I, neither had he kept back anything from me, but thee, because thou art his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Praise the Lord. Halleluja. We have to learn from Joseph. Wir sollten uns wirklich das Leben von Josef genau angucken see, und von ihm lernen. If we connect everything to God, we will not do that. Wenn wir alles zu mit Gott verbinden, dann werden wir solche Sachen nicht tun. You know, if you are dealing with your wife, you think you are dealing with your wife. Wenn du zum Beispiel ein Problem mit deiner Frau hast, dann sieh das nicht als ein Problem mit deiner Frau, sondern mit Gott. You see, if you are like a dictator to your wife, you see, like, once you want to speak, it's like it's in the woman, your wife is as if it's in prison. It's not free. Wenn zum Beispiel dein High Court of Justice. Wenn du jedes Mal mit deiner Frau so anklagend sprichst, als ob sie irgendwo vor einem Gericht steht oder so herrisch mit dir umgehst und sagst einfach nur, ja, tu dies, tu das. Was ist das? You see, I don't want to hear from you, yes or no. Just tell me. What did you do? What are you doing with it? You see, yes or no. You see? Praise the Lord. You see, you are dealing with God. Aber du kämpfst sozusagen gegen Gott. We have to love our wife, love our husband. Wir sollten unsere Frau lieben. And speak in love to one another. Und in Liebe miteinander sprechen. You see, let your words be. It's like your words. What is coming out is so seasoned. It's seasoned with love. Dass zum Beispiel, egal was du sprichst, einfach so mit Liebe gewürzt ist. Praise the Lord. You see, it's not with hate and bitterness. Season with hate and bitterness. Anger. Mit Hass und Bitterkeit. You have started again. You are started again. Ja, das meinst du. So wieder. Again. Praise the Lord. Verse 10. And it came to pass, as she spake to Joseph, day by day, and that he hearkened not unto her to lie by her or to be with her. You know, day after day, you see, you know when your wife will provoke you today, then tomorrow is provoking you, say, hey, I'll be trying, no. how long will I just keep quiet? You see, you know, zum Beispiel, will you push you to not do the wrong? Zum Beispiel, diese Frau hat hier so, ließ einfach nicht locker, aber die Sache ist auch, was passiert denn, wenn deine Frau zum Beispiel wieder diesen gleichen Fehler macht und am nächsten Tag wieder und nächste Woche wieder und irgendwann wird dir das einfach zu viel und du sagst, ja, wie oft soll ich dir das denn noch sagen? Ich habe doch schon so oft mit dir geredet. Wirst du dann sozusagen dazu verleitet werden, im Fleisch zu reagieren oder bleibst du standhaft in Gottes Wort? You know, God's love has no end. You know that. Denn die Liebe Gottes kennt kein Ende. You see, it's unending love. It's the love that never ends. Praise the Lord. Es ist die Liebe, die niemals endet. You see, why do I always use that of woman to the husband? Because men have more authority in homes than the women. Zum Beispiel, warum spreche ich so oft zwischen der Beziehung von Ehemann und Ehefrau? Weil eben der Ehemann in dem Zuhause eigentlich mehr Autorität hat. You see, it's in very rare cases you see that the woman is now having more authority than the man. You see, and we have to know that it is God. You know, sometimes we don't even notice it until somebody lives with us. Und knows that there's something wrong here. Zum Beispiel, in vielen Fällen, zum Beispiel gerade in Europa, ist es aber auch so, dass die Frau häufig die Autorität in dem Haus hat. Aber diese Autorität sollte eigentlich Jesus Christus haben. Und häufig fällt uns das noch nicht mal auf, wer sozusagen diese Autorität in dem Haus hat, sobald eine Person dann mit diesen zwei Menschen lebt. Boah. Boah. You see, it's always the woman is always. I'm sorry. You see, I'm sorry. It's always a shooting gun upon a shooting. Sorry everywhere. It's always I'm sorry. I'm for the man. You see, that we have to let everything be balanced. You see, let it be Christ. Und zum Beispiel, dass so oft die Frau sich entschuldigt oder der Mann entschuldigt, weil die Worte einfach umgedreht werden. If we allow it to be Christ, the sorry will not be so much. Aber wenn wir einfach in Christus bleiben, dann wird es gar nicht so oft immer permanent eine Entschuldigung geben müssen. With me, with my husband and myself, we hardly say sorry. It's not common. Zum Beispiel in der Beziehung mit meinem Ehemann ist es eigentlich nicht so, dass wir häufig Entschuldigung sagen müssen. But I've noticed some families, it's always the woman is always telling her, sorry, I'm sorry. Before after this, another sorry is coming, it's already on the way. About to come out, you see. It's always that's so wrong, you see. Aber wenn man dann zu Besuch ist bei anderen Familien, dann erkennt man halt so häufig irgendwie, dass, ja, es tut mir leid oder es tut mir leid, dich wieder stören zu müssen. Und man entschuldigt sich eigentlich schon die ganze Zeit für diese Person, weil man eigentlich wie ein Störfaktor in diesem Haus ist. Und das ist so falsch, das ist so teuflisch einfach. And this story is out of fear, and not out of love. Weil dieses, weil diese Entschuldigung aus Angst ist und nicht aus Liebe. He's afraid your wife is afraid of you. Weil deine Frau Angst vor dir hat. Or your husband is afraid of you. There's always there's fear. Oder weil dein Ehemann Angst hat. You see, for that fear to not control your wife, you see, is evil. Und dass zum Beispiel diese Angst den Ehemann oder die Ehefrau leitet, das ist so falsch. You see, you allow evil to not control your wife instead of Christ to control your wife. Weil du zulässt, dass diese Bösartigkeit einfach gerade deinen Ehepartner regiert. Praise the Lord. Anstatt das Wort Gottes. Then in verse 11, and it came to pass about this time that Joseph went into the house to do his business, and there was none of the men of the house there with him. And she caught him by his garment, saying, lie with me. And he left his garment in her hand and fled and got him out. And it came to pass, when she saw that he had left his garment in her hand and was fled forth, that she called unto the men of the house. Praise the Lord. Hallelujah. You see, I thank God for Joseph. Ich danke Gott für Josef. He was not married. Denn er war nicht verheiratet. But the woman was married. Aber die Frau war verheiratet. But for some people to say, okay, because I'm married. Für manche wäre es vielleicht so, ja, okay, ich bin jetzt verheiratet, das geziemt sich nicht. Aber für Josef war es einfach nicht eine günstige Gelegenheit, dieses Böse auszunutzen, sondern er hat Jesus Christus darin gesehen und gesagt, wie kann ich dieses Unrecht vor Gott tun? You better allow your motive to be supernatural. Deswegen sollte dein Motiv auch übernatürlich sein. Allow your motive, why you don't do it or why you want to do it with Christ alone. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 14, that she called unto her men of her house and spake unto them, saying, see, he had brought in an Hebrew unto us to mock us. He came because I'm sure Joseph was the only Hebrew there. Zum Beispiel, Josef war der einzige Hebräer dort. You see, was the only Hebrew there. He came in unto me to lie with me. And you see, you can't be the only child of God there. Du kannst das einzige Kind Gottes sein. The only child of God. You see, the Satan will just want to take you out. Und der Teufel will dich halt so krass bekämpfen, einfach rausschmeißen. Going through people, going through one after the other. Und er benutzt einen Menschen nach dem anderen. To take you, to fight you. Um dich zu bekämpfen. Praise the Lord. Verse 15. And it came to pass, when he had that I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me and fled and got him out. You see, the lies of Satan. And she laid up her garment by her until his Lord came home. Verse 17, and she spake unto him according to this word, saying, the Hebrew servant which thou hast brought unto us came in unto me to mock me. And it came to pass, as I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me and fled out. You see the lies. Er sieht die Lügen. And it came to pass when his master heard the word of his wife. You know, sometimes you cannot even defend yourself. Manchmal kann man sich sogar noch nicht mal verteidigen. He said, "Which she spake unto him, saying, after this manner did the servant to me, that Israel was kindled." Verse 20. And Joseph's master took him and put him into prison, the place where the king's prisoners were bound, and he was there in the prison. But the Lord was with Joseph in prison. Praise the Lord. Hallelujah. He never leave us. The whole world can be against you, but he's still there. Die ganze Welt kann gegen dich sein, aber der Herr hält zu dir. You see, Joseph thought he was already free again. And before he knew it, he was now in the place that is even worse. Und eigentlich, er dachte, endlich hat er es geschafft, endlich ist er da raus aus diesem Loch. Und im Endeffekt, wenn man es nur von außen sieht, ist es so, als ob er vom Regen in die Traufe gekommen ist. He said the Lord was with Joseph, even in prison. Aber der Herr war auch mit Josef, obwohl er im Gefängnis war. The problem is with you. Egal wo du bist, in welchem Problem, der Herr ist bei dir. Pain is with you. You say, all you need to do is remind yourself that he is with you. Du musst dir einfach nur bewusst sein, dass der Herr immer bei dir ist. Don't say, where are you, Lord? Don't believe. Father, thank you for being with me. That's all. Danke, dass du einfach bei mir bist, Herr. Praise the Lord. Halleluja. I see people crying unto the Lord. It's all, where are you? Where are you? Why don't you come and help us? Come, well, come from where you are. It's always with you. He said, I will not leave you, I will not forsake you. Denn der Herr wird dich niemals verlassen, niemals vergessen. Anywhere you are, don't be afraid. He is with you. Egal wo du gerade bist. And he said, and gave him favor in the sight of the keeper of the, you see, and gave him grace. The grace is always following him everywhere. Denn diese Gnade wird einfach überall da bleiben. You see, the grace, and again to another master, you see, another master again. That very place, the grace was also there, flowing. It doesn't matter where you are walking. It matters who you are. Es ging nicht darum zu sagen, ja, das war sein Arbeitgeber oder da in diesem Haus, deswegen konnte er so gut arbeiten und deswegen ist ihm alles gelungen. Nein, es war nicht der Arbeitsplatz, es war nicht dort im Gefängnis oder sonst wo, sondern es war, dass der Herr bei Josef war. It doesn't matter who you are. But where you are, you see, the job is so good. The salary is so good. It's the grace in you that makes the difference. Es geht nicht darum, ob die Bezahlung so gut ist. Es geht nicht darum, ob die Kollegen so nett sind, sondern ob diese Gnade von Gott einfach bei dir ist oder nicht. You see, you can earn salary that is so big, but the basket that you are going to put them in. You see, Satan has enough, more than enough basket to give you to drop them. Zum Beispiel dein Gehalt kann so groß sein, aber am Ende des Monats wird es niemals irgendwie trotzdem genug sein. Und manchmal ist dein Gehalt vielleicht so klein, aber du wunderst dich, dass am Ende einfach noch so viel übrig ist, als ob du doppelt so viel verdient hättest. There are a lot of stories everywhere today. You see how they have a lot of money coming to them, but they are still in debt. They still go and borrow. They still, you see, they have to use house to borrow money. They have to use, you see, different, they are still in debt. Wir kennen so viele Menschen, einfach auch selber oder von uns, dass zum Beispiel wir eigentlich so gut verdient haben, aber am Ende des Monats war es ein Kampf, überhaupt über die Runden zu kommen. Und deswegen, was bringt das? Verse 22. And the keepers of the prison committed to Joseph and all the prisoners that we are in the prison. Praise the Lord. Always the head everywhere. Er war immer das Haupt. Always the head. Selbst Selbst wo er im Gefängnis war. Praise the Lord. Halleluja. You see, anywhere you are the head. Denn egal wo du bist das Haupt. You are the head and not the tail. Und nicht das Ende. And whatsoever they did, he was the doer of it. That's Joseph. He said Joseph was the doer. Denn Josef war derjenige, der es verbracht hat. Praise the Lord. You see, you have to see that you are see yourself as the doer. Du solltest dich auch als den Verbringer ansehen. Dass Jesus in dir der Verbringer ist. Und wegen Jesus bist du auch das Haupt und nicht das Ende. And you have to believe it. Und du solltest daran auch glauben. Then in verse 23, the keepers in the prison looked not to anything that was under his hand, because the law was with him, and that which he did, the Lord make it to prosper. Praise the Lord. Hallelujah. Is it not interesting? Did you not look at somebody that chose God? Somebody that chose God. Jemand, der sich für Gott entschieden somebody hat. That say it is Christ alone. It is Christ alone. You see, you know, Joseph did not plan for all. You know, he did not plan for this. Denn Josef hat sich eigentlich keinen 5-Jahres-Plan gemacht, um dahin zu kommen. Denn die Gnade hat uns dorthin gebracht. You see, one plan for him was choosing God. He chose God. Denn er hat sich einfach nur für Gott entschieden. He said he chose to meditate in the word of God all day and night. Er hat da auf dem Wort Gottes Tag und Nacht meditiert. You see, just to just see God, to connect God to everything, Christ to everything. Denn the reason I will not do it because of Christ. Er hat Gott mit allem verbunden, sei es, ja, ich werde das nicht tun wegen dem Herrn. You see, if you learn to connect grace to everything. Denn wenn du es schaffst, die Gnade zu allem, it will allem be zu impossible for you not to get to. To have the desire the Lord wants you to have. Dann wird es unmöglich sein, den Willen Gottes oder den Wunsch, den Gott für dich hat, nicht zu bekommen. Praise the Lord. Then chapter 40. And it came to pass after these things that the butler of the king of Egypt and the baker. The butler and the baker had offended their lord, the king of Egypt. And Pharaoh was wroth against. This time, he brought people into the prison. And Pharaoh was wroth against two of his officials, against the chief of the butler and against the chief of the bakers. And he put them inward in the house of the captain of the guard, into the prison, the place where Joseph was bound. Praise the Lord. Hallelujah. You see, you can't be bound naturally. You see, but the word of God is never bound. Du kannst zum Beispiel natürlich irgendwo gefangen sein, aber das Wort Gottes ist niemals gefangen. Joseph was in prison, but the word of God was not in prison. Zum Beispiel Joseph war vielleicht physisch im Gefängnis, aber nicht das Wort Gottes. Und deswegen konnte er auch das Wort Gottes weiter predigen. You know, so many of us we are free, but the word of God is in prison. Aber you cannot speak it out. Bei so vielen ist es eigentlich andersrum, dass sie in Freiheit leben. Ihr Leben einfach ihr Ding durchziehen, aber das Wort Gottes in Gefangenschaft. But for Joseph it was not so. Aber für Josef war es eben nicht so. You say you can even chain me, but the word of God is not in bond. That's what Paul said also. Deswegen, du kannst mich zwar im Gefängnis halten, aber du kannst das Wort Gottes nicht halten. He was still able to just do the job, the work of God. Deswegen war er auch noch in der Lage, das Wort Gottes auszuführen. Verse 4. And the captain of the guard charged Joseph with them, and he served them. And they continued a season inward. You see, he served them. Joseph served them. Joseph hat sie versorgt. Take Josef, der eigentlich ein Gefangener war, hat die anderen Gefangenen versorgt. You know, some people when you are in their problem, they cannot even serve again. Obwohl er zum Beispiel in einem Problem war, hat er nicht auf sein Problem geschaut, sondern gegeben. Aber so viele von uns, wenn sie in einem Problem sind, wenn sie einen anstrengenden Tag hatten, dann geht es nur noch um sie. Well, especially when we are innocent. I'm innocent. You see, don't occupy our heart. I'm innocent. You are so sad. Anybody that is coming, I'm innocent. I'm not, you see, but here just there's nothing. You see, he just I say nothing ever happened. Oder zum Beispiel so viele werden sagen, ja, ich bin doch aber unschuldig, was mache ich denn hier eigentlich? Oder womit habe ich das denn eigentlich alles verdient? Warum ich? Warum geht es mir gerade so schlecht? Then verse 5. And a dream, both of them. Each man, his dream in one night. Each man according to the interpretation of his dream. And butler and the baker of the king of Egypt, which were bound in the prison. And Joseph came in unto them in the morning and looked upon them, and behold, they were sad. Praise the Lord! He knew when they were sad. Er wusste, warum sie bedrückt waren. You know, can you be happy in prison? Kannst du dich immer noch freuen, obwohl du vielleicht... It means that we are happy in prison. Das heißt, er war immer noch hat sich immer noch gefreut, obwohl er im Gefängnis war. You know, some of us, when we have problems, we can never be happy. Aber manche von uns, wenn sie ein Problem haben, sie werden sich die ganze Zeit auf dieses Problem fokussieren, auf die Müdigkeit, auf die Rechnung, auf das eine oder andere. But not Joseph. Aber Josef nicht. Verse 7. But can you help us to read verse 7? Da fragte er die Höflinge des Pharao, die mit ihm im Gefängnis seines Herrn waren, und sprach, warum macht ihr heute ein so finsteres Gesicht? And he asked Pharaoh's officials that were with him in the ward of his lord's house, saying, wherefore look ye so sadly today? Because you are not like this. I know you. Warum seid ihr so bedrückt? And they said unto him, we have dreamed a dream, and there is no interpreter of it. And Joseph said unto them, do not interpretation belong to God. Praise the Lord. Hallelujah. Interpretation comes from God. Denn die Interpretation, die Offenbarung kommt von Gott. You see, so also is the word of God, the scripture. Auch das Wort Gottes. You see, the interpretation is not private interpretation. Die Erklärung, God's interpretation. Die Erklärung, die Interpretation ist von Gott, nicht von Menschen. You see, the gospel, the Bible should not be the private interpretation, but God's interpretation. Deswegen, es geht nicht darum, die Bibel nach seinem eigenen Willen zu interpretieren, sondern nach dem Willen Gottes. So also is dreams, you see. He said the interpretation comes from God. Selbst bei Träumen, die Erklärung kommt von Gott. That's what he said here. Today is the word of God for us. Heutzutage ist das Wort Gottes für uns. That we depend on, you see, that we see. Dass wir uns darauf verlassen, was wir sehen. Then he said, tell me then, I pray you. And the chief butler told his dream to Joseph and said to him, in my dream, behold, a vine was before me. And in the vine were three branches. And it was as though it budded and had blossom shot forth, and the cluster thereof brought forth ripe grapes. And Pharaoh's cup was in my hand, and I took the grapes and pressed them into Pharaoh's cup, and gave the cup into Pharaoh's hand. And Joseph said unto him, this is the interpretation of it. The third branches, the three branches are 3 days. Praise the Lord. Yet within 3 days shall Pharaoh lift up your head and restore thee unto your place, and thou shalt deliver Pharaoh's cup into his hand after the former manner when thou wast his butler. But then look at verse 14. But think on me. When it shall be well with thee. That's what Joseph is now saying. Remember me when you get there. Praise the Lord. Hallelujah. Because he's so sure that what he said was true. Denn er war sich so sicher, dass was er gerade dort gesagt hat, dass es wahr. He said, remember me when you get there. And show kindness, I pray thee, unto me. And make mention of me unto Pharaoh. And bring me out of this house. Praise the Lord. Hallelujah. The only time he not said is to somebody. Das war das erste Mal, dass er überhaupt so etwas zu jemandem gesagt hat. He's telling him that, remember me. Das erinnere dich an mich, wenn du hier wieder draußen bist. You see, asking for favor before man. Dass er sozusagen um die Gunst von einem Menschen gebeten hat. You know, we ask things from people. Aber so, wir fragen auch häufig nach Sachen. You know, somebody want to do something for you with maybe 800 euro. And you are begging for 750. Zum Beispiel, jemand bietet dir an, ja, ich kann das und das machen für den und den Preis, und du sagst, ja, mach mal ein bisschen weniger. You see, you beg and say, please do it for me for 750. That is what I have. Bitte, mach es doch einfach ein bisschen weniger, weil mehr habe ich nicht. You see, the time of transit. Diese Zeit der Überbrückung. Should be the time of joy for us also. Sollte auch die Zeit der Freude sein. And we are not to be ashamed of that time. Und wir sollten uns auch nicht dieser Zeit schämen. Praise the Lord. Halleluja. You know, Joseph here is saying, remember me. That man was not even having a relationship with God. Diese Person hatte noch nicht mal eine Beziehung mit Gott, aber that, trotzdem hat Joseph ihn darum gebeten. Praise the Lord. Halleluja. The same thing we do today, we can go to somebody and say, give me your key card, your car. I want to use your car. I want to. You see, we borrow from. We see the time of transit. In der Zeit der Überbrückung kann es auch sein, dass du einfach zu jemandem hingehst und sagst, vielleicht zu deinen Freunden oder die auch nicht wiedergeboren sind, sagen, ja, kannst du mir mit der und der Sache helfen? Because we are not to be ashamed of it. Promotion comes from the Lord. Denn die Beförderung kommt vom Herrn. It is impossible for you not to get it if you follow the truth. The gospel of Christ. Du wirst auf jeden Fall dorthin kommen, weil wenn du dem Herrn sozusagen befolgst. Verse 15. For indeed I was stolen away out of the land of the Hebrew, and here also have I done nothing that they should put me into the dungeon. When the chief baker saw that the interpretation was good, he said unto Joseph, I also was in my dream. Praise the Lord. Amen. You see, and this man now talked about his own dream. But unfortunately for him, it was death. And but upon all, what I find interesting here, Joseph did not say something else. He still speak the truth, though it was death. Obwohl er eigentlich diesen Traum für den Bäcker, der sehr schlimm war, weil es eigentlich den Tod bedeutet hat, hat er trotzdem nicht zurückgeschreckt, um die Wahrheit zu sagen. You see, and he still spoke the truth and gave him the true interpretation that the Lord has given him to the man. Er hat ihm die richtige Interpretation gegeben vom Herrn und er hat das nicht irgendwie abgeändert oder abgeschwächt oder beschönigt. He did not use the pity of this world. He just gave it. He gave it as it is. And that's what we are to do. We preach the message. It might offend them. It might offend them. It might be. You see, just preach it. Just say. Give them the true message. Auch wenn es Menschen vielleicht in dem Moment nicht gefällt, aber sag ihnen einfach die Wahrheit. Praise the Lord. Hallelujah. Then in chapter 41. Kapitel 41. You know, the Lord prepared us. All this time, Joseph was being prepared for the future. In dieser ganzen Zeit wurde Josef auf seine Zukunft vorbereitet. You understand me, please? He was being prepared for the future. Er wurde vorbereitet für die Zukunft. Not knowing he did not even know he was being prepared for the future. Aber er wusste das noch nicht mal. And the Lord, you know, grace is power. He prepared things beforehand. Und die Gnade bereitet einfach Sachen schon vor ihrer Zeit vor. The word of God is power, it prepares things beforehand. So also is faith. And you see, that Joseph telling the interpreting the dreams, he did not know that it was going to take him to the future. Who know that? Er wusste nicht, dass ihm das sozusagen in seine in seinem Zukunftsplan auch von Gott ist. You know what I'm doing here, for example. Das was ich hier mache. Amen. You know when I'm in prison, I might be in prison. It might be like I'm in prison here. Vielleicht fühlt sich das für mich jetzt so gerade an, als ob ich im Gefängnis bin. You see, somebody might come and just hear just a little and then go. You see, not knowing that there's something. You see, God has to say, well, prepare a place for somebody to come. Oder dass zum Beispiel manche Leute kommen nur einmal hier hin und gehen dann wieder. Aber ich weiß doch nicht, was der Herr für sie geplant hat. Ah, praise the Lord. Halleluja. You see, you look at Joseph's life, you see. All this time that, you see, he did not even know that he was preparing for that post. The real desire that the Lord had for him. Und er wusste noch nicht mal, was der Herr alles für ihn vorbereitet hatte. And that is why, wherever you are, let it be the gospel of Christ. Deswegen, egal wo du bist, lass es einfach zu, dass es um das Wort Gottes geht. You see, somebody, you know, these two people were not the only people in prison. Denn diese Menschen waren ja nicht die einzigen Menschen im Gefängnis. But God knows who he's going to use. Aber er wusste, wen er nutzen wird. Who is going to go through? Who understands? Wen er benutzt. It might be one of the children you will take care of in the kindergarten. Vielleicht kann es sogar sein, dort, wo du im Kindergarten gerade arbeitest, dass der Herr eines von diesen Kindern benutzen wird. The parents to these children, you see? Oder die Eltern. You see, learn to also speak the word of God to them. Versuche auch dort, das Wort Gottes zu predigen. Learn to preach to them, you see? Praise the Lord. You see, the man. Just look at it, you see? Look at it. I don't know if you can get it the way the Lord revealed it to me. Praise the Lord. Hallelujah. That he was preparing for the future. Dass er Josef für die Zukunft vorbereitet hat. But he said, you know, like Mark 4. He said, after sowing the seed, you sleep and wake up and knoweth not how. Zum Beispiel so wie ein Markus gesagt hat, du gehst schlafen, aber du weißt nicht, wenn du aufwachst, wie das Weizen gewachsen ist. You see, Joseph sowed the word. You know that he sowed the word. Er hat das Wort Gottes gesehen. The interpretation, you see, is for sowing the word, the seed. Zum Beispiel die Traumdeutung. You see, making them know that it's God that interprets dreams. Dass er ihnen gesagt hat, ja, Gott interpretiert Träume. Praise the Lord. And now through that, you see, the future was being planned for Joseph. Und dadurch wurde die Zukunft für Josef vorbereitet. Praise the Lord. Halleluja. In chapter 41, well, let me see. Okay, just a minute. Chapter 41 of the verse 8 of it. From verse 8. And it came to pass in the morning that his spirit was troubled, and he sent and called for all the magicians of Egypt and all the wise men thereof. And Pharaoh told them his dream. But there was none that could interpret them unto Pharaoh. Praise the Lord. Hallelujah. You see? Then in verse 9, then spake the chief butler unto Pharaoh, saying, I do remember my fault this day. You know, remember. You know, remember somebody. Der Mundschenk hat sich jetzt erst zwei Jahre später an Josef erinnert. Because nobody could interpret the dream. Denn niemand konnte diese Träume deuten. You know, people will call you to come and interpret. Don't tell them what is in the gospel of Christ. So oft werden mich Leute irgendwo hin zitieren, um zu sagen, ja, erklär mir das doch jetzt einfach. Oder sag mir, was in dem Wort Gottes steht, aber sie werden sich einfach umdrehen, ohne Danke zu sagen. You know, it's not interpreting what others interpret. Denn es geht nicht darum, das zu interpretieren, was andere interpretieren. You see, people are so many pastors today. It's just as how the other one is teaching the other one. You see, there's not, you cannot see any, you cannot see the power of God working. Und es geht auch nicht darum, das einfach nach Menschen irgendwie gleich zu reden, dass zum Beispiel der eine Pastor sagt genau das Gleiche wie der andere Pastor, weil im Endeffekt beide nicht auf das Wort Gottes hören. And some people say, okay, all of that, you are saying the same, only your own is different. Are you the only one that is correct? Oder zum Beispiel, dass Leute zu dir ankommen und sagen, ja, bist du jetzt wohl die einzige Person, die die Wahrheit hat? Yes. Praise the Lord. Halleluja, ja. Then Pharaoh, verse 10, was wroth with his servant and put me in what in. Pharaoh was wroth with his servant and put me in what? In the captain of the guy's house, both me and the chief butler. And we dreamed, and then he now told the story. Then verse 14, look at verse 14. And Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily and out of the dungeon. And he shaved himself and changed his raiment and came in unto Pharaoh. And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it. And I have heard say of thee that thou can understand a dream to interpret it. And Joseph answered Pharaoh, saying, it is not in me. God shall give Pharaoh an answer of peace. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know if you understand the message. Mm-hmm. You see, that grace prepared the way for us. Achso, dass die Gnade den Weg für uns vorbereitet. You see, prepare your future for you to go into it and swim. You see, dass die Gnade unsere Zukunft vorbereitet. It's not as the world prepare. You know, we prepare. We go to the kindergarten. We go to the ground, Grundschule, from one school to the other. From, you see, hard labor. You see, but here, look at, with Joseph, there was no job, no learning of hard work. Zum Beispiel, so oft versuchen wir uns immer vorzubereiten, nachdem, wie sich die Welt vorbereitet. Du gehst in das Seminar, du gehst dort, machst einen Kurs, du machst hier ein Praktikum, dort eine Schule. Aber wir sehen hier bei Josef, dass, wenn es wirklich um den Herrn geht, dann qualifiziert er dich und nicht du. You know how many times we have thought of it, that what the future, how is it going to be? You see, what are we going to do? Some age you are now that people now ask you, what are you going to do in the future? It's always, what are you going to do? You know, can somebody ask Joseph that question? Zum Beispiel so oft will man einfach immer wissen, ja, wie schaut es denn jetzt bei dir aus? Was macht denn dein Studium? Was macht denn deine Arbeit? Was macht denn deine Familienplanung? Und so oft müssen wir einfach sagen, ja, ich weiß es nicht, aber der Herr weiß es, denn seine Gnade ist genug. You have to tell them, come to Christ, so that you know who I am. Du musst. Das Wichtige ist, dass man diesem Menschen einfach sagt, ja, komm zu Jesus Christus, dann wirst du es wissen. Then if you want to know about me, come to Jesus. Dass wenn du, Jesus will reveal me to you. Dass die, wenn du wirklich mich kennenlernen willst, dann komm erstmal zu Christus. Not as the world prepare. You see, they prepare through education, learning job. Und nicht so, wie die Welt sich halt vorbereitet. Saving for the future, you see, you have to save. Oder nach dem Motto, ja, ich muss jetzt anspannen, damit ich in 20 Jahren mir das und das leisten kann. You know, Joseph, no service. Was konnte Joseph schon machen? Praise the Lord. Halleluja. He only had the word of God. Ja, denn er hatte nur das Wort. He had the supernatural. You see, your money in account is natural. Dein, do the job. Dein Geld in deinem Bankkonto, das ist natürlich. Was? Amen. Joseph prepared for the future. But his focus was not on the future, but on the Lord. Denn seine Augen waren nicht auf seine Zukunft gerichtet, sondern auf das auf Gott. He was not about, you see, the future. He was not about the future. Denn es ging ihm nicht um die Zukunft. The future never bothered him. Denn die Zukunft hat ihm keine Angst gemacht. The Lord uses the dream, his dream to take Joseph. You see, he's using the dream to take Joseph to where the Lord desire Joseph to be. Denn der Herr hat die Träume von Josef einfach dazu benutzt, um ihn zu leiten. You see the interpretation of dream. You see, Joseph to take him to the Die Traumdeutung hat ihm geholfen, dorthin zu gehen, wo Gott ihn haben wollte. Aber heutzutage haben wir das Wort. You see, we don't need the dream. We need the word of God. Wir brauchen keine Träume oder Traumdeutung, sondern wir brauchen das Wort. I don't need to be able to interpret dreams to people. People will not be looking for where to interpret dreams. Denn ich muss jetzt nicht anfangen, selber Träume zu deuten oder Prophetien zu geben oder sonstiges, sondern ich habe das Wort. You see, the word of God, you see, the Holy Ghost interpreting the word of God to you is bigger than even interpreting dreams to people. Denn dass der Heilige Geist das Wort interpretiert, ist viel, viel kraftvoller, als das irgendwelche Träume zu deuten. He desire good things for us, that's God. Denn er wünscht sich das Gute für uns. He desire the best. The greatest for Joseph. Er hat sich auch das Beste für Josef gewünscht. You see, it would now be governor. Nämlich jetzt einen Regierungsbefehlshaber. Acts 7. Praise the Lord. Halleluja. We soon stop. Let us go to Acts 7. Apostelgeschichte. Amen. He doesn't know it need. You must do this, you must do this, you must, you know the system of this world. Das System dieser Welt. And God's children, that's just their focus, that's what they're after. So oft sind die Kinder Gottes selbst nach dem System dieser Welt her. The God system. Aber was mit dem System von Allah, you know, God's system, you know, something look like foolishness. So oft sieht es immer albern aus. You see, for somebody to tell Joseph that he will from here go to and become a governor, it will be like, well, it's a lie. Zum Beispiel hätte ihm jemand einfach, hätte er damals gewusst, ja okay, ich werde in Ägypten Regierungsbefehlshaber sein. Und er hätte es jemandem gesagt, als er gerade in die Sklaverei verkauft worden ist. Die Person hätte ihn ausgelacht. You know, somebody that is from nowhere. He was from nowhere. Josef war einfach ein Niemand. The natural world, we see it from nowhere. You know, if there's somebody that, you know, when God, when in this world, where if we are looking for somebody to use, we always look for somebody that qualifies. So oft, wenn wir nach jemandem in dieser Welt suchen, egal wen, um was es geht, suchen wir immer Leute, die qualifiziert sind. You see, God is not looking for. He's not looking for somebody that qualifies. Aber bei Gott gibt es nicht so etwas wie Qualifizierung. Somebody that will allow him to flow through. Sondern jemand, der einfach Gott wirklich gehorcht. I can remember this house that we are now. Ich kann mich an dieses Haus so gut erinnern. You see how we came here. Wie wir hingekommen sind. From where we are not qualified in the natural. Obwohl wir es natürlich gesehen eigentlich noch nicht mal hätten irgendwie uns verdient oder so. Just like Joseph was not even qualified to be a governor. Und you know auch Josef war garantiert nicht dafür qualifiziert, Regierungsbefehlshaber zu sein. You see, according to the Egyptian system, he might not even be qualified. Zum Beispiel nach dem System von den Ägyptern. So we're here in this house. Genauso war es auch bei uns. Praise the Lord. Halleluja. In Acts 7, verse 10, he said, and deliver him out of all his affliction, and gave him favor and wisdom in the sight of Pharaoh, king of Egypt. And he made him governor over Egypt and all his house. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That is God. So ist unser Gott. He desires good things for us. Denn er wünscht sich das Gute für uns. Is this praise the Lord. Hallelujah. You see, God's desire for Joseph was not for Joseph to be under the Potiphar. Denn der Wunsch von Gott war es nicht, dass Josef unter der Hand von Potiphar bleibt. His desire for Joseph was for Potiphar to be under Joseph. Sondern es war andersrum. Potiphar sollte zum Schluss unter der Hand von Josef. You see, Potiphar, you know, sometimes we are satisfied with being under Potiphar. Aber so oft sind wir immer zufrieden mit Potiphar. You see, we don't need to go anywhere again. Nach dem Motto, ja, ich brauche nirgendwo anders mehr. But that's not his desire for you. Aber das ist nicht sein Wunsch für uns. He have the greatest for you. Denn er hat das Beste für uns. You see, it might be painful to get there. Vielleicht ist es auch am Anfang. Vielleicht ist es auch manchmal nicht einfach. Vielleicht ist es auch manchmal schwierig und sieht im Natürlichen aus wie ein Verlust oder so, wie ein Gefängnis. Aber we have the word of God. It is enough to take us to where His desire is for us. Aber wir haben das Wort Gottes und das genügt uns. Interpreting the word, you see, it is not private interpretation. Und das Wort Gottes wahrhaftig zu deuten, zu interpretieren, zu erkennen, das ist nicht einfach eine individuelle, private Angelegenheit, sondern just like Gott. Just like 2 Peter 1 said to us. Zum Beispiel so wie in 2. Petrus. You see, he said it's not of, let go there please, go there, 2 Peter 1. 2. Petrus 1. 2 Peter 1, 20 and 21. 2021. It's a knowing this first, that no prophecy of the scripture is of private interpretation. Allowed, you see, my opinion is not about man's opinion. Es geht nicht um die menschengemachte Meinung, sondern you know, vom Wort. You better stop that, my opinion. Hör auf immer zu sagen, meine Meinung nach. You see, just the Lord. That's the word. That's not the word. That's the word of God, you see. You know, if Joseph used his own interpretation, it would be wrong. Weil hätte Josef auch seine eigene Interpretation genutzt, dann wäre es auch falsch gewesen. It's not true, your interpretation, you can take it, I will take my own. There's nothing like that. Es gibt nicht sowas wie, ja, du hast deinen Weg, ich habe meinen Weg. You see, look at the dreams, all the three dreams, you see. The two from this, those in from prison. And from, you see, they were not from they were not from this man. What is his name again? Who can remind me? Josef? Huh? Joseph? They were not from Joseph. Praise the Lord. You see, the dreams were not from Joseph. Jetzt the interpretation of the dreams. Zum Beispiel weder die Träume noch die Traumdeutung war von Joseph. You see, it was nothing from Joseph. You see, it was from the Lord. Sondern es war vom Herrn. And so also the word of God today, until it is from the Lord, it can never do any job. Know that. A lot of what people call the word of God today, they are lies. Denn so oft, was Menschen heute als das Wort Gottes bezeichnen, das ist eine Lüge. Praise the Lord. Halleluja. You see, if it is somebody, you know, nobody could give it. Denn niemand konnte ihm dem Pharao helfen, außer Josef. He had a lot of, you see, magician and all that can see future, see whatever they want to see. Obwohl er so viele Zauberer hatte. But once he come to the true God, it's only true grace. Aber wenn es wirklich um den wahrhaftigen Gott geht, dann geht es nur um die Gnade. You see, others can say different things. You see, then just listen to the true God. Hört einfach auf den wahrhaften Gott. Praise the Lord. You see, there is no private interpretation. They are lies. Lies everywhere today. Es geht nicht um die private Interpretation, weil das ist die Lüge. Then he said in 21, for the prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Praise the Lord. Hallelujah. That is the word, the gospel of Christ, the message of grace. Das ist die Predigt von der Gnade. You see, you are to embrace grace. If not, you cannot hear from God. Du solltest die Gnade auch empfangen, weil ansonsten wirst du das alles nicht verstehen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. There should be no private interpretation. It is the truth. Es geht nicht um die private Interpretation, sondern um die Wahrheit. The private interpretation will take you to nowhere. Denn diese individuelle Interpretation wird dich nirgendwo hinbringen. It will not be sharper than a two-edged sword. Es wird nicht schärfer sein als ein zweischneidiges Schwert. It can never do the job. Und nicht sein Werk vollbringen. Look at all the interpretation that Joseph gave them. Und schau dir einfach an. They all came to pass. Schau dir einfach an, diese ganzen Interpretationen, die Josef von sich gegeben hat, ist alles zustande gekommen. You see how everything came to pass. You see, the word of God is to do the job. Denn das Wort Gottes sollte die Aufgabe vollbringen. The true gospel of Christ coming from the Holy Ghost, through the Holy Ghost. Nämlich das wahrhaftige Evangelium, welches durch den Heiligen Geist offenbart wird. It is the truth that prepares us for the future. Denn die Wahrheit wird uns vorbereiten für die Zukunft. It is His grace and His truth. Es ist seine Gnade und that die Wahrheit, prepare our future. Die unsere Zukunft vorbereitet. It takes us into the future. Die uns auch dorthin bringt. And he keep us, he do the job of that future for us. Und wenn wir dort sind, auch immer noch weiter vollbringt. Without his grace, I cannot be here. Denn ohne seine Gnade könnte ich nicht. I cannot hear his voice. Ich könnte sein Wort nicht hören. It's not that I'm too holy. Es geht nicht darum, dass ich zu heilig bin. It's not that I don't try my best in everything. Ich habe mein Bestes gegeben. Praise the Lord. Hallelujah. His voice is the truth and his grace made the job so easy. Denn seine Gnade macht diese Aufgabe so einfach. It makes the job to prepare the message is so easy. Praise the Lord. Hallelujah. Just this morning, Daddy. What I'm preaching here, this just this morning. What came yesterday is different. What came it's up and once I open, anywhere I open, sometimes I don't even know what am I going to say. It's so easy, the message. Denn er bereitet coming. Mich vor, er bereitet meine Predigt vor. Just like, you know, Joseph, when he started doing the job as a governor, you know, it was so easy for him. You know that. Als Joseph die Aufgabe des Regierungsbefehls Oberhaupts angenommen hat, war es so einfach. And then I will interpreting the dreams. Is that difficult? Oder selbst die Traumdeutung. I'll just be saying it. That's just all. Praise the Lord. Hallelujah. The job of the Lord is never difficult because he is the one doing it through you. Denn die Aufgabe des Herrn ist so einfach, weil er es durch dich vollbringt. Amen. We will continue with here from here next week and please.